doing it. It's George Bush. Bush doing it. It's George Bush. Ain't worried about it's it. Something to do with the government and the CIA and all that shit. Cause it's George Bush doing it. It's George Bush. Das soll nur Musik sein, sag mal. Also irgendwie überschreitet es dann doch mein Vorstellungsvermögen. Echt? Ja, nee, stimmt ja nicht. Ist ja praktisch durchaus. War so eine Art rhetorische Dranschleim? Nee, rhetorische genau. Dranschleim. Mein Gott, ich fahr nach Hause. Ja, mach das mal. Und halt die Klappe. Fahr nach Hause, halt die Klappe. Oder halt erst die Klappe. Weißt du, was ich gefunden habe? Die hat mir jetzt jemand geschickt. Dr. Ringding. Der Vater. Habe ich dich dabei? Hast du den Mail gekriegt? Silvia hat immer angerufen. Ja, Silvia hat mich immer angerufen und wollte Dr. Ringding haben. Vielleicht sollte ich den jetzt, glaube ich, den gleich am Anfang spiele? Oder ob ich eher mit Punk reniere? Oder ob ich eher mit Quatsch reniere? Ich bin immer so unentschieden. Guck mal, wir haben 13 Titel, wir sind eigentlich alle drei gleichzeitig. So viel Lust hier, immer so schöne Musiken. Ich finde immer, diese ganze Quatsch, die steht bei so weit auf den Keks. Achso, jetzt muss ich ja jetzt das Telefon wieder. Ach, sitze an, wieso ist denn das an? Ich hab's dir schon angemacht. Du hast es mir schon angemacht? Oh Mann, bist du lieb, ey. Das steht auch auf dem Tisch, wenn du nach Hause kommst. Oh Mann. So, Kinder, wie fangen wir denn an? Jetzt kann man hier irgendwie mal irgendwie einer sagen, in welcher Richtung wir ungefähr anfangen sollen. Hallo, wie wollen wir anfangen? Hey, Gunnar, Tobi hier. Hallo Tobi, wie wollen wir irgendwie jetzt hier heute mal anfangen? Ja. Ich bin so unentschieden, ich hab so... Gunnar, ich hab direkt mal eine Frage. Ach, direkt mal eine Frage. Was denkst du, was ich an Fragen habe? Denkst du, ich werde hier irgendwo los? Erzähl mal eine Frage. Ich habe aber noch vier andere Leute in der Leitung. Sollt ihr mal dazu holen? Ach du Scheiße. Wie denn? Habt ihr ja, da so... Wollen wir mal probieren? Wollen wir mal probieren? So ein... Ja? Warte mal. Funktioniert nicht. Jetzt haben die hier eine, total selber schon so eine Kreisschaltung gemacht. Ja, so eine, jetzt haben wir... Na, wie heißt denn sowas? Na, Langfeld stellt sie wieder blöde, eine Konferenzschaltung. Eine Konferenzschaltung heißt es bei Hip-Hopern, entschuldige. Ach, wieso doch hier Hip-Hop eigentlich? Moin, sag mal, jetzt seid zu viel. Einer zahlt? Ah, nee, müssen ja alle, wa? Nö, einer zahlt. Und ihr seid... einer zahlt? Ja, nur Ecke. Wieso? Und die anderen stehen hinter dir? Das nennst du eine Konferenzschaltung? Nee, die anderen habe ich alle angerufen und die darf ich alle bezahlen. Ach so, die hast du angerufen und du darfst sie bezahlen. Und dem ist so ungerecht, oder? Das sag ich dir. Ja, Mann, ist jeder muss ja zahlen. Jeder muss ja zahlen. Aber ich bin Hartz-IV-Empfänger, von daher geht's ja. Du bist, ja, na dann geht's doch. Dann hast du doch ein sicheres Einkommen, oder? So sieht's aus. Ja, was will man? Mensch. Müssen wir jetzt eigentlich über Krebs sprechen oder können wir über auch irgendwas anderes reden? Wieso denn? Wer redet denn von Krebs? Na, irgendwie Kai war da... Kai hat gesagt, wir reden über Krebs. Nee, Quatsch. Ja, Kai soll die Klappe halten. Nee, was? Das sagen wir ihm auch immer. Ja, genau. Genau, jetzt, Kinder, weil, ich hab ja noch nicht angefangen. Wie soll ich denn anfangen? Heute tendenziell eher Punk, nachdenklich, zapper, lustig. Nachdenklich ist gut. Ja. Was waren jetzt nachdenklich? Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Muss ich mal echt, ihr wollt nachdenklich anfangen? Nee, dann mach lieber was lustig. Ja, oder mit Dr. Ringding können wir auch anfangen. Kenne ich gar nicht, hört sich aber gut an. Achso, das wünscht sich Silvia immer, aber die soll sich mal ein bisschen noch vorbereiten. Ach, dann machen wir doch mal Besuch im Punk-Supermarkt als Anfang. Ist doch auch toll, oder? Das hört sich gut an. Wo einer sich schöne Musik einkaufen will und beraten wird. Jungs, dann würde ich erstmal sagen, danke euch für euren Anruf. Jo, hat Spaß gemacht. Ja, super, vielen Dank. Oh, ey, gleich am Anfang. Fünfe wart ihr, oder? Nochmal durchzählen. Also eins? Zählen. Drei. Vier. Zählen. Also bis Hartz IV solltet ihr aber kommen, finde ich. Mit dir sind wir fünf. Mit mir, na siehst du. Ja. Kuttner und die Hartz IV, oder? Ja. Genau. Sind doch Studenten dabei. Sind doch Studenten dabei. Ja. Ach Gott. Wie denn? Ich nicht. Ja. Ey. Hat nun, also, nee, BAföG klingt doch irgendwie überhaupt ja nicht nach Punk oder nach, nach Band, oder? BAföG. Punk. Hey! Hello! We are the BAföGs! Das funktioniert nicht. Okay, vielen Dank erstmal. Ich lade euch ein in den Punk-Supermarkt. Tschüss! Bis dann, Tobi. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Guten Tag, Ja, schönen guten Tag. Ich hätte gerne irgendwie was Vernünftiges so zum Weiterverarbeiten. Irgendwie guten, knackigen Anfang hätte ich gerne. Haben Sie sowas da? Für ein Musikstück, für ein Opus, für eine LP-Seite oder für ein Stück? Oder? So zum Weiterverarbeiten mal für ein Stück. Für ein Stück? Für eine Grundidee. Für eine Grundidee, ja, die haben wir hier jede Menge. Ich kann die da mal etwa an. Was stellen Sie sich vor? Irgendwas Bestimmtes? Ja, schon schön knackig, fetzig. Zeit 1981, 1990, 2000 oder 1930. Ja, lassen Sie mal hören, was Sie da haben. Okay, ich bringe jetzt einfach mal was, hören Sie sich das mal an. Harmonischer vielleicht, wenn das irgendwie geht. Bisschen harmonischer. Ja. Also gut, dann. Ja, ich hab was Schönes. Hören Sie es mal rein. Ich finde, das ist zu alt. Das ist zu alt. Echt. Alt, ja, das ist zeitlos. Nee, das ist vom Harmon, vom Kompositionsprinzip her, es ist zu alt irgendwie. Also bitte. Also ich persönlich finde es zu alt. Also gut, da was Zeitgemäßes, gut Verkäufliches haben wir auch da. Wir haben hier sowieso alles da. Hier, hören Sie es rein. Hör mal, Ute, ich finde, wir sollten darüber vielleicht noch einmal sprechen, weil für dich, Ute, deine Fahrverbindung noch nicht abgeschlossen ist. Möglicherweise können wir bei einer Tasse Tee versuchen, eine Form von interhumaner Kommunikation zu finden. Komm, Ute, zieh deine Latzhose wieder an und lass uns nochmal darüber sprechen. Ja, aber irgendwie ist schon kitschig. Also, ja, existenzieller ist irgendwie. Gut. Ja, na gut, aber es sollte irgendwie existenzieller sein. Man entspricht mehr so meiner Linie. Das will doch im Grunde keiner. Soll es Punk sein? Punk. Was verstehen Sie unter Punk? Ich meine, das müsste man. 1, 2, 3, 4. Nein, nicht so, irgendwie schon etwas origineller. Also keine unbedingt zornigen jungen Männer, sondern schon zornigen jungen Mann, aber einen, der eine brave Mutti hat. Also hören Sie mal rein. So ganz ohne Elektronik irgendwie, die Dauer ist der Sound irgendwie fad, wenn Sie mich fragen. Ja, wir haben da auch sicherlich was Besseres. Moment, da ist kürzlich was reingekommen. Lass mich gerade mal nach der Nummer schauen. Das müsste bei meinem Kollegen drüben sein. Bernd, kannst du mir mal 1424 geben? Ja, kommt schon. Danke. Wir rauchen keine Kümmel mehr. Wir rauchen keine Kümmel mehr. Für den Meilengang. Für den Meilengang. Für den Meilengang. Für den Meilengang. Nicht so planlos, bitte. Dann schon etwas zünftiger, vielleicht so mit ein bisschen politischen Anspruch auch noch, nicht so kindisch. Ja, können wir eben machen. Moment, politische Stücke habe ich hier einen gut sortierten Katalog. Das sind 3 Stück, habe ich da. Ja, hier, hören Sie mal das rein. Mhm. Das irgendwie reichlich roh, finden Sie nicht? Oder irgendwie etwas ungeschliffen, außerdem so vordergründig politisch. Finden Sie nicht irgendwie was Also Sie wollen keinen Bonner Politik? Nee, nicht unbedingt in der Form, so direkt. So, ich mein, also Politik mehr auf Keine Namen, ja, so mehr gesellschaftlich, so kritisch ein bisschen und trotzdem irgendwie Politik, so nach dem Motto, etwas. Das System sind wir. Ja. Wir sind unsere Feinde, ja. So. Ja, ja, da kann ich Ihnen was. Kannst du so genau formulieren? Ja. Kann man, weiß ich nicht. Warum kann das nicht vorstellen, was ich mache? Ich kann genau was ein Band reinspielen. Hat genau was mit der Sache zu tun, um die es eigentlich geht. Mhm. Ne? Also die immer wieder Sache ist. Ne? Hören Sie es an, Sie müssen anhören. Ne? Hau Rock. Ich liebe dich und du bist mein Sonnenschein. Hau Rock. Na, aber bitte. Schon ein bisschen handgreiflicher. So. Wieso? Es geht um den Schwanz, den man in die Hand nimmt. Ja, das mag alles stimmen, aber mit allem, was da dran, es ist mal irgendwie wieder zu oberflächlich und vor allem, ach, das ist so die Musikform ist auch nicht das. Ich meine, es ist ganz das gut. Okay, es ist auch gut produziert und es ist gut gemacht und so, aber naja. Ja, dann gibt es nur noch ein Stück für Sie. Dann gibt es wirklich nur noch ein Stück für Sie. Ja? Was? Wie viele Platten wollt ihr denn noch kaufen? Wie viele Platten wollt ihr denn noch kaufen? Wollt ihr denn noch? Wie viele Platten wollt ihr denn noch? Wie viel Platten wollt ihr denn noch? Wie viel Platten wollt ihr denn noch? Wie viel Platten wollt ihr denn noch? Wie viel Platten wollt ihr denn noch? Wie viel Platten wollt ihr denn noch? Wie viel Platten wollt ihr denn noch? Wie viel Platten wollt ihr denn noch? Wie viel Platten wollt ihr denn noch? Wie viel Platten wollt ihr denn noch? Wie viel Platten wollt ihr denn noch? So endet's dann in einer Endlosrille. Die Platte, sehr gut, kommt sehr gut. So quasi NDW Widerstand Sampler von, weiß ich nicht, 81, 84. Ist jetzt, oh ja, Kinder, ist ja hier leider keine Musiksendung. Ich darf ja keine Musiksendung machen. Darum ist es jetzt einfach eben bloß so eine unbeschwerte, wie soll man sagen, wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So Kinder, der Kampf geht weiter. La Lotta Continua. Kann ihr denn überhaupt Italienisch? Jetzt aber nur anrufen, wer Italienisch kann. Und zwar unter dieser Telefonnummer hier. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drück an der alten Eiche in der Telefon. Geduldet euch, geduldet gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und was mir letzte Sendung total gut gefallen hat, war, dass ich so kämpferischer Stimmung war. Und das hat einfach auch praktisch irgendwie immer so soundmäßig 1A war, fand ich, die Sendung so grundsätzlich. Genau. Das könnte man ja jetzt mal. So. Hallo. Hallo. Wer bist denn du? Du kannst jetzt also Italienisch, ja? Natürlich. Sag mal, das funktioniert ja alle überhaupt. Du kannst überhaupt nicht Italienisch. Natürlich. Was heißt La Lotta Continua? Keine Ahnung. Was heißt La Deutsche Vita? La Vita? Ich weiß. Schwupp, raus. Kinder, wenn ich sage Italienisch, dann Italienisch. Danach kann ja, ey, wer keine Ahnung hat, soll anrufen. Schwupp, sind die Leitung voll. Ist okay. Aber wenn ich sage Italienisch, dann ist sie, hallo? Jetzt war da wieder unser Popelchen, oder? Hallo? Hallo? Ich vertreib mir hier wieder alle. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Hallo? Hallo. Hallo. Jetzt haben alle Schiss, war, weil ich Italienisch gesagt habe. Isst mal. Was? Isst mal. Halt pfeifen. Alle pfeifen. Und du kannst Italienisch? Nee. Ekina. Was? Noch Ekina, ja. Natürlich, die als Italiener können es zum Beispiel. Soll ich Spaghetti fressen gehen? Komm, Herzchen, ganz vorsichtig. Fließt gleich raus. Hat jetzt hier italienische Musik damit? Scheiße. Jetzt müsste man natürlich italienische Musik spielen. War ich aber nicht vorbereitet, ist mir quasi nur so gerade durch den Kopf gegangen, dass die Sendung auch mal in Italienisch bestritten werden könnte. Also nicht von mir, aber insofern wird ja auch praktisch, muss ich es nicht machen, unterhalten sich die Leute miteinander, aber eben in Italienisch. Habe ich hier irgendwas Italienisches? Nein, ich habe hier nicht Italienisches. Ist das ein Ärger? Ist das ein Ärger? Ist das traurig? So, was machen wir jetzt? Geht hier weiter heute Kampfsendung. Schon wieder? Schon wieder? Echt mal. Ja, echt mal. Schon wieder. Heute werden Kämpfer gesucht. Oder wenigstens ehemalige Kämpfer. Ganz toll. Das ist eine Sendung für ehemalige Kämpfer. Ach. Hast du denn noch nie um irgendetwas gekämpft? Nein. Und möglicherweise eine schmähliche Niederlage erlitten oder einen grandiosen Sieg? Nein. Echt nicht? Nein. Du bist echt so einer, dem Mutti, wenn sie dich in die Badewanne hält, immer noch den Kopf stützt, dass der Junge gar nicht ertrinkt. Und dann mit einem weichen Mikrofaser-Waschlappen ganz vorsichtig abseift, weil die Haut so empfindlich ist. Sieht aus. Haut sieht echt schlecht aus, muss ich mal sagen. Findest du nicht? Ja, die ist immer kein Wunschkonzert. Ach, da hat er doch was gelernt, der feine Herr. So sieht's aus. Ja. Willst du mich hier irgendwie ver... Du bist ja noch ein junger Mensch, oder? Dann sag jetzt mal verpopoen. Nee. Was? Gar nicht. Nö. Nee? Ja, nee. Gut, dann bin ich ja beruhigt. So sieht's aus. Mann. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir erstmal eine Punkmusik, oder? Das ist mal... Genau. Nee, nicht den Ofen. Doch, ist Punk. Nein, jetzt kommt hier richtig Punk, dass man ein bisschen Stimmung in der Bude ist. Mir ist heute so depressiv wieder. Ah. So. Wie heißt du denn eigentlich? Marius. Marius, na das merke ich mir. Das war unser letztes Gespräch, mein lieber Freund. Marius, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Punk. My mind is like a plastic bag. X-Ray Specs. Polystyrene. Die ist cool. We'll be right back. X-Ray-Specs. Total spröde, oder? Aber ich meine, das ist ja auch keine Gleitcreme-Sendung. Wollen wir uns mal nichts vormachen an der Stelle? So, sondern das ist eine Sendung für Kämpfer. Meine Frage an euch heute ist, worum, wofür habt ihr denn schon mal gekämpft? Gegen wen? Das sind verschiedene Fragen. Wofür? Gegen wen? Worum und wofür? Worum kämpft man? Wofür kämpft man? Ist praktisch dasselbe. Gegen wen? Gegen was? Gegen was? So, die drei Fragen und dann plus Zusatzfrage, gewonnen oder verloren. Könnt ihr euch das merken? Wofür? Beziehungsweise und oder gegen wen und oder gegen was habt ihr gekämpft? Plus Zusatzfrage, habt ihr gewonnen oder verloren? Hallo, wer bist denn du? Hi, Kutti. Hier ist Silvia. Silvia! Ey, du hast echt auf der Ringling, ey. Ich liebe dich. Danke schön. Das hat mir jemand geschickt. Total, ne, total charming. Ich hatte das nicht, ich hab's nicht gefunden. Genau. Ich hoffe, das ist das Richtige. Warte mal kurz mal den. Vom Vater. Ja, hör mal hin. Warte mal kurz mal den Anfang, ob das ungefähr hinkommt. Passt das? Ich weiß es nicht mehr. Oh. Das Lied vor anderthalb Jahren schon Alter, als das mal gehört. Mein lieber Scholli. Ich weiß, den Text. Steh doch einfach, ich nimm's mal auf, ja. Ja, mach ich dann vor Nachrichten. Gut, können wir erstmal kurz talken. Genau, Silvia, bist du denn Kämpferin eher? Natürlich, ich hab da meinen Braungürtel in der Jutsu. Du hast echt einen Braungürtel? Natürlich. Na, so natürlich ist es jetzt nicht. Jetzt sagt er nicht so voller Empörung. Natürlich. Natürlich, echt? Natürlich, ja. Natürlich, du hast ihn. Ich hab mit 20 angefangen und mit 27 aufgehört. Oh. Witze zu machen. 7 Jahre lang hab ich's gemacht und dann mit leider krank geworden, konnte ich nicht weitermachen. Wodurch unterscheidet sich Jiu-Jitsu von Judo und von Karate? Das ist eine Mischung aus allem Möglichen, weil Jiu-Jitsu ist reine Selbstverteidigung. Ja, ja. Aus Judo, Karate, Taekwondo, Kung Fu und Aikido war drin. Ach, ich gehe an. Aber beherrschst du praktisch noch? Na, ich hoffe doch. Ich bin nicht in Versuchung gekommen, weil ich die meiste Zeit zu Hause bin. Weil ich meine, wenn ich einer angreift, Angst habe, keine. Ja, und wenn ich... Drei zur Mülltonne. Wenn ich einer angreifen will, dann muss er schon zu dir nach Hause kommen, oder? Ja. Das heißt, du hast es irgendwie überhaupt noch nie anwenden können, müssen. Na, damals, jetzt nicht mehr. Aber damals hast du schon mal, gab's schon mal so Situationen. Natürlich. Das ist, Silber, lass mich nur anmerken, das ist alles nicht so natürlich. Weder, dass man den braunen Gürtel in Jiu-Jitsu hat, noch, dass man das dann anwenden muss. Also, was war denn, wo musstest du denn mal anwenden? Na, eben in der Kneipe, und wäre mal in der Kneipe. Immer saß ich da, hab mit jemandem Skat gespielt, weil der Typ war besoffen, auf immer wieder. Sag mal, du musst auch mindestens mit 2 Skat gespielt haben, oder? Natürlich, ja, ne. Natürlich. Ich meine, du bist jetzt die spezielle Person. Ja. Bin nämlich an eine Gurgel gegangen, der hat mich gewürgt. Warum bitte? Wiss ich nicht, noch keine Ahnung, ey, du bist 30 Jahre her. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Ja. 30 Jahre ist es her? Und wie alt bin ich denn jetzt halt? Warte mal, sagen wir mal ungefähr 25 Jahre. 25 Jahre her. Aber da musst du ja schon, wann hast du angefangen? Mit 20? Hm. Und das war so jetzt so mit 23 war es ungefähr? Na, zwischen 20, 25. Ja, ja, ja. Und da ging der dir an die Gurgel und du? Na, ich wusste in dem Moment nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich hab so schnell reagiert, da lag der Typ mit dem Stuhl, lag auf dem Fußboden und die ganze Kneipe hat gelacht. Und dann konnte ich halt erstmal zurück rekonstruieren, was ich gemacht habe. Und zwar den Kopf nach unten machen, sodass ja. dass der Hals nicht. Dass er nicht mehr frei ist. Ja. Und dann mit beiden Armen sprengen. Ja. Und dann schlagen und treten. Halt den runter weggetreten. Natürlich, würde ich an der Stelle mal sagen. Ja. Silvia, abgesehen davon, dass man jetzt zusammen mal kämpfen, so körperliche Auseinandersetzung versteht, worum hast du sonst noch so gekämpft? Also manchmal kämpfst du ja gegen den Alkohol, oder? Ja, den Kampf hat jetzt gewonnen. Bist du sicher? Ich hoffe doch. Ich hab dich schon in der langen Zeit, die wir uns kennen, bestimmt schon 15 Mal auf dem Treppchen erlebt. Na natürlich. Ich bete immer wieder, bitte führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Ja. Und ein klarer Kopf ist die beste Droge, das weiß ich. Und du weißt? Auch viel besser. Der trinkende Arbeiter denkt nicht und der denkende Arbeiter trinkt nicht. Genau, und ich habe genug Arbeit in meiner Wohnung hier, in meinem kleinen Little Paradise. Genau, und immer auf Angriffe vorbereitet sein. Genau. Wie lange bist du denn jetzt da Oberwasser? Oder reden wir nicht drüber. Wieso denn? Weil letzte Woche, als ich mich angerufen habe, da hat er so eine absurde Anmerkung gemacht, da hat er auch in die Pische. Aber seh, das klingt nicht gerade so, als ob du jetzt einen Sieg über Teufelalkohol errungen hättest. Nee, ich versuche es immer wieder und jetzt geht's mir gerade gut und ich möchte es einfach nicht. Jetzt soll ich jetzt sein. Im Moment. Man kann die Meinung ändern, ganz plötzlich. Kommt ganz auf die Situation drauf an. Auf einmal gibt es da wieder die Kante. Ja. Ich habe es auch in letzter Zeit gemacht, weil ich immer so eine Schmerzen hatte. Öfter mal in ja, aber vielleicht hilft da auch ein Aspirin, oder? Nee, hilft nicht. Hat nicht geholfen. Ich habe da echt Spritzen gekriegt. Und der Suff hilft? Ja, wenn du eine Flasche Whisky trinkst, dann wirst du davon nicht mehr ein Penzel. Das stimmt. Ich habe paar Tage hinter einer ganze Woche gemacht. Jeden Tag eine Flasche Whisky. Nein! Nein, wirklich? Sag doch nicht immer wirklich. Die Wahrheit. Du glaubst nur, ja. Ich glaub dir schon. Aber du musst akzeptieren, dass es mich dann doch ein bisschen erstaunt. Wenn eine junge Frau sich die ganze Flasche Whisky einzieht. Na, Janis Joplin hat es dann bestimmt auch gemacht, was? Was sagst du? Janis Joplin? Ja, aber so alt ist sie ohne geworden, oder? Nee. Ja. Deshalb billig waren wir auf dem guten Weg der Besserung. Und außerdem hatte die nicht so einen netten Verlobten wie du. Hast du kennengelernt, der letzte Woche? Wusstest du, wer er ist, ja? Nee. Hat der angerufen? Natürlich. Ach, hab ich gar nicht mitgekriegt. Nee, also jedenfalls nicht, dass das dein Verlobter war. Hat gesagt, helle Marien auf Tempelhof. Ach, kick mal einer an. Da hat er zugehört, hat dich gehört und dann hinterher angerufen. Ja, der hat sich doch gewünscht von Grundstein und Scherben. Ach so. Ich habe das Gespräch leider nicht gehört. Ich bin danach, nach unserem Talk, bin ich gleich... Bist du praktisch sofort vom Bett gefallen? Genau. Mann. Naja, aber mit Jiu-Jitsu, da fällt man dann so, passiert da nichts, oder? Nee. Gut. Silvia, mich beruhigt. Und jetzt versuchen wir mal hier mit Dr. Ringding, oder? Ja, ich sag mal Tschüss und warte mal eine Sekunde. Du rennst und ich warte eine Sekunde. Ich renne und du wartest. Ja, oder umgekehrt. Ich warte eine Sekunde und du rennst. Wir sagen Tschüss, ja. Okay, Tschüss, Silvia. Tschüss. Ja, genau. Und jetzt aber rennen. Wie lange braucht die? Ach, dann können wir ja machen. Wir vorher nochmal hier ein bisschen... dass gut Silvia Chance hat, ein Ding anzuwerfen. Das ist jetzt übrigens, glaube ich, Feueralarm. Jetzt kommt Dr. Ringling für Silvia. Ich hoffe, dass das der richtige Song ist. Immer stärker, meine Gegner werden platter. Auch wenn sie heute noch schreien, ihre Stimmen werden matter. Was? Das Geschnatter vom Vater kriege ich die Liebe und die Kraft, der macht mich satter. Ich werde immer stärker, meine Gegner werden platter. Auch wenn sie heute noch schreien, ihre Stimmen werden matter. Matter. Den Vater werde ich noch loben, wenn ich als Kreistatter. Ganz bestimmt nicht so, dass ich Psalm runterratter oder mit der Bibel wedel wie eine falsche Natter. Kräuterchen in meine Lungen knatter. Ob ich jetzt wen verdatter. Klopf an meiner Tür irgendwann mal der Gevatter. Fuchtelt mit der Sense so scharf wie ein Cutter. Und es nimmt ein letztes Mal noch Maß der Bestatter. Wenn es dann mal soweit ist, ja, dann mache ich die Flatter. Steh ich dann am Tor, steh ich dann am goldenen Gatter. Und man mich fragt, hat er dich auch gerufen, sag ich Hatter. Vom Vater kriege ich die Liebe und die Kraft, der macht mich satter. Ich werde immer stärker, meine Gegner werden platter. Auch wenn sie heute noch schreien, ihre Stimmen werden matter. Was? Vom Vater. Vater. Kriege ich die Liebe und die Kraft, der macht mich satter. Ich werde immer stärker, meine Gegner werden platter. Auch wenn sie heute noch schreien, ihre Stimmen werden matter. Ja, Mutter. Vom Vater sprechen Muezzin, Rabbi Raster und der Pater. Von Golden Gate Bridge, ja, bis weit übern Prater. An der Alma Mater und in meinem Theater. Brauchst du in der Stunde der Not einen Berater. Wie Jona im Wahl, denk mal nach, Mann, was Kater. Der Samson mit der Glatze war doch sonst so ein Harter. Konnt alle Leid bezwingen. Das war früher, jetzt harter. David mit der Schleuder war doch sonst so ein Zarter. Daniel in der Grube mit dem bösen, dicken Kater. Fiel auf seine Knie, schloss die Augen, dann bat er dem Vater zu helfen. Mach die Augen auf der Nata. Oh, oh. Und Luther sprachen noch vom Vater, aber selten von der Mutter. Aber klar, was da gemeint ist, ist doch alles in Butter. Falsche Gedanken kriegen kein Futter. Das wär ja noch kaputter. Vom Vater kriege ich die Liebe und die Kraft, der macht mich satter. Ich werde immer stärker, meine Gegner werden platter. Auch wenn sie heute noch schreien, ihre Stimmen werden matter. Aha. Vom Vater kriege ich die Liebe und die Kraft, der macht mich satter. Ich werde immer stärker, meine Gegner werden platter. Wenn sie heute noch schreien, ihre Stimmen werden matter. Ich hebe meine Augen zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Vater, der Himmel und Erde gemacht hat. Der will deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Vater behütet dich. Der Vater ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Dass sich des Tages die Sonne nicht schwäche, noch der Mond des Nachts. Der Vater behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Vater behüte deinen Ausgang und Eingang. Von nun an bis in Ewigkeit. Dr. Ringling, und ich bin mir nicht ganz sicher, wie du meintest, aber... Silber, ich hoffe, das war der Song. Aber wenn, war nicht schlecht. Glorik. So, dann, wo ist jetzt der Kollege Kötter-Heinrich hin? Ist mir doch egal. Jetzt ist, das läuft hier, muss jetzt. Ach, der feine Herr Hagedorn, so wie Hagedorn Klicke sitzt da auch schon. Insofern kann man sich so halbwegs, wenn man denn unbedingt will, schon an den halbautomatischen Anrufbeantworter. Wenn denn? Wenn denn? Halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Wenn ihr einen Fritz-Plattenvertrag gewinnt, bedeutet das für euch jeden Monat eine neue Platte eurer Wahl. Und das ein ganzes Jahr lang. Aber wenn ihr einen Fritz-Plattenvertrag gewinnen wollt, bedeutet das für euch auch entweder was singen. I saw you standing at the gate. Und du trägst keine Liebe in. I can make it through the rain. Oder raten, was gesungen wird. Ja, ich kenne das Lied, aber ich kenne das Ding. Denn Fritz-Plattenverträge gewinnen Fritz-Hörer nur mit Fritz-Hörern. Der Fritz-Plattenvertrag. Einsam anrufen, zweisam gewinnen. Von Montag bis Freitag. Immer um 6.20 Uhr und 16.20 Uhr. Und im Radio. Fritz vom RBB. Hätte ich mir schon längst eben verdient, so einen Plattenvertrag, oder? Ich bin doch der singendste Moderator hier wahrscheinlich, ja, wenn's, oder? Ja, wenn es einer verdient hat, dann bist du das. Sei das, hör doch mal auf. Ja, bist du doch. Ich sehe das doch genauso. Da musst du überhaupt nicht irgendwie... Sei doch mal ganz ehrlich. Ich habe das schon mehrmals vorgeschlagen. Gib dem Jungen endlich einen Plattenvertrag. Ja, das stimmt überhaupt gar nicht. Gib ihm noch einen CD-Vertrag dazu. Jetzt, nein, sag doch mal ehrlich. Ich bin doch wahrscheinlich... Trotzdem, ich bin doch schon der singendste Moderator hier noch, oder? Die Befürchtung habe ich auch manchmal, ja. Ja, ne, du kannst es als Befürchtung formulieren, aber ja. Geht jetzt erstmal um die Tatsache, nicht um eine bestimmte Wertung. Ne, absolut, absolut, genau. Du bist einer, genau, der singendste Moderator, bist Leute, die singen als Moderatoren, das sind keine Moderatoren, das sind Menschen, die machen Showbusiness, Baby. Das hat mir Rudi Carell erzählt. Ob ich vielleicht bei Heidi Klum eine Chance hätte? Weiß ich nicht. Ist eine andere Geschichte. Muss man blond sein, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Doch, muss man. 22.37 Uhr. Hast du okay eine Chance. Fritz, Info. Nachrichten. Ja, bitte mal kurz sagen, mit wem Mit Gerald Kötter, Heinrich, das hört man noch. Dankeschön. Das Hochwasser der Elbe in Brandenburg steigt schneller als erwartet. Nach Mühlberg wird auch in Wittenberge schon bald mit der höchsten Alarmstufe 4 gerechnet. In Sachsen hat sich die Lage stabilisiert. Entwarnung kann aber noch nicht gegeben werden. Bundestagsabgeordnete sollen bald mehr Geld bekommen. Das hat Bundestagspräsident Lammert vorgeschlagen. Die Diäten sollen demnach ab Mai um rund 100 Euro erhöht werden. Derzeit bekommen die Abgeordneten 7.000 Euro pro Monat. Deutschland und weitere Staaten der Europäischen Union sollen ihre Strom- und Gasmärkte mehr für den Wettbewerb öffnen. Das verlangt die EU-Kommission. Sie hat heute Verfahren gegen 17 Staaten eingeleitet. Sollten diese den Auflagen nicht nachkommen, droht ihnen eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Frankreich hat wegen der Arbeitsmarktreform den nächsten Streiktag erlebt. Landesweit waren nach Gewerkschaftsangaben 3 Millionen Menschen auf der Straße. Sie protestierten gegen die Pläne der Regierung, den Kündigungsschutz für Berufseinsteiger zu lockern. Die Berliner Eisbären haben zum 3. Mal in Folge das Finale in der deutschen Eishockeyliga erreicht. Sie besiegten die Hannover Scorpions mit 5:3 und haben das Playoff-Halbfinale damit mit 3 Siegen gewonnen. Und in der Fußball Champions League steht's ganz kurz vor Schluss zwischen dem AC Mailand und Lyon 2:1. Und Villarreal führt gegen Inter Mailand 1:0. Wenn es dabei bleibt, hätten AC Mailand und Villarreal das Halbfinale erreicht. Wetter. In der Nacht nimmt die Bewölkung ab und es ist überwiegend trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen +1 und -3 Grad. Morgen ist es dann zunächst zeitweise mal sonnig, später wird es bewölkter. Und es kann örtlich kurze Regen- oder Graupelschauer geben. Das war genau wie gestern. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung A13 Schönefelder Kreuz Richtung Dresden. Behinderung zwischen Starkow und Freiwalde. Hier ist ein LKW liegen geblieben. Die rechte Fahrspur ist blockiert. Ansonsten keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Ich bin fertig. Ja. Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue Moon. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, You ain't gonna make it with anyone anyhow. Beatles gegen Feeling B mit Revolution, beziehungsweise Revolution 89. Und ich finde, diesen Feeling... Ich bin ein Arschloch! Du bist ein Arschloch! Das ist schon irgendwie, finde ich, eine ganz realistische Situationsbeschreibung. Deutlich realistischer als die der Beatles, wie ich finde. Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, heute eine Sendung für Kämpfer bzw. Ex-Kämpfer. Ich spiele heute wieder tendenziell Kampflieder. Und suche Leute, die schon mal den einen oder anderen Kampf ausgefochten haben. Für irgendetwas, gegen irgendetwas, gegen irgendjemanden, für irgendjemanden oder um jemanden. Und mich würde da zusätzlich dann auch interessieren, ob ihr dann den entsprechenden Kampf, nachdem die Schilderung eures Kampfes hier durch ist, ob ihr den Kampf dann gewonnen oder verloren habt. Und das hier ist die Telefonnummer, da hat gleich jemand aufgegeben. Das hier ist die Telefonnummer und das würde nicht weiterhelfen. Nein, ich habe eigentlich noch nicht gekämpft. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Genau, so, hallo, wer bist denn du? Hallo. Sag mal, Leute, die wahrscheinlich um Redefreiheit gekämpft haben und jetzt haben sie die und können damit nicht anfangen. Klassischer Fall. Hallo? Hallo, Kuttner? Wir brauchen nicht nur keine Herren, wir brauchen auch keine Sklaven. Hallo? Ja, wer bist denn du? Thomas. Thomas? So, sag mal, den anderen sag ich schnell nochmal Bescheid, dass man auf sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden kann. Halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Thomas, von wo aus rufst du an und warum bist du 16? Aus Sarglim. Ach, echt? Ja. Nee, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe ja heute neulich noch eine tolle Städtenamen gehört. Hassloch. Das hast du schon mal gesagt. Super, oder? Ja. Mann, muss ich immer an Haar und, aber der schönste ist ja Herzsprung. Herzsprung? Ach, da würde ich gerne wohnen. Abgesehen davon, dass es wahrscheinlich ein Kaff ist, tendenziell eher, fände ich doch Herzsprung. Total supi. Oder? Klingt das nicht so irre ergreifend? So herzlich. Aber auch so melancholisch, ein gesprungenes Herz. Ah, oh, Thomas. Ja? So, es geht ums Kämpfen, hast du schon mitbekommen? Ja. Ja. Soll ich jetzt mal sagen? Du bist ja ein Kämpfer. Würdest du dich tendenziell eher als Kämpfer beschreiben oder jemand, der eher versucht, Kämpfen aus dem Weg zu gehen? Wahrscheinlich das Letztere, oder? Ja, das Letzte. Natürlich das Letzte. Nicht dem Schicksal die Stirne bieten, sondern nee, ducken. Nicht. Genau, aber hast schon mal gekämpft. Ja. Jetzt sag nicht, jetzt sag ja. So, und jetzt ist nur die Frage, wofür oder wogegen? Gegen die Langeweile. Das ist das Einzige, was du jetzt in 16 Jahren Lebenszeit an Kampf ausgefochten hast. Ja. Es gab keine Kämpfe mit Eltern, es gab keine Kämpfe um eine Frau, meinethalben. Es gab keine Kämpfe gegen ungerechte Taschengeldregelungen. Es gab keine Kämpfe gegen Schulterror. Es gab keine Kämpfe gegen sonntägliche Tierparkspaziergänge und so. Nee, eigentlich nicht. Alles nicht? Nee. Du bist jetzt gewissermaßen total konfliktfrei. Seit 16 Jahren lebst du. Mit lieben Eltern, lieben Lehrern, gutem Essen, prima Freizeitangeboten. Nee. Freizeitangebote habe ich nicht. Freizeitangebote hast du durch deine Eltern auch nicht, dass sie dann sagen, Junge, heute ist Sonntag, 16 Uhr, du weißt, Kanasta. Nö, so nicht. Wäre ja ein Freizeitangebot. Ja. Findet ja nicht statt, selbst so ein, wie durchaus zugestehen würde, eher reduziertes Freizeitangebot, gibt's für dich ja nicht. Nee. Du bist hier quasi selbst überlassen. Ja. Und fühlst dich aber wohl dabei. Natürlich. Nur, dass du dich extrem langweilst. Ja. Und dich dann an der Stelle wieder nicht so wohl fühlst. Ja, hier kann man ja nicht viel machen. Sag mal, warum muss ich denn jetzt deinen Part übernehmen? Mein Part? Ja, du bist jetzt, als Moderator benimmst du dich nicht. Ich benehme mich aber wie ein Anrufer. Ich rede, erzähle lauter interessante Sachen. Von denen ich annehme, dass sie für dich zutreffen und sie treffen für dich zu. Mhm. Total verkehrte Welt. Das kommt doch so weit, dass ich hier Gebühren bezahlen muss dafür. Für dieses Gespräch. Dass dann irgendwie jeder von der Telekom zu mir kommt und sagt, Herr Kuttner, okay, wir sehen ein, Sie haben quasi nicht angerufen, Sie haben aber so gesprochen wie ein Anrufer, von daher sehen wir uns eigentlich berechtigt, die entsprechenden Telefongebühren von Ihnen auch nochmal zu kassieren. Da bist du sprachlos. Aber du bist jetzt nicht nur sprachlos, ob dieser Schreckensvision, die ich hier in den Horizont gemalt habe, sondern du warst es auch vorher schon. Du bist einfach sprachlos und langweilst dich. Ja, wirklich. Ja. Wie wär denn mal, wenn du rausgehen würdest und vielleicht mal ein Auto umkippst? Hier sind ja keine Autos. Da sind keine Autos. Nee, kann man nichts umschmeißen. Oder irgendwie so Ghetto-Rapper-mäßig vielleicht eine Mülltonne, eine Ökotonne umtreten? Mit aller Gewalt eine Ökotonne umtreten? Muss ich mal probieren. Ja, aber tu dir nicht weh dabei. Vielleicht nimmst du Fati mit. Fati, wenn wir zusammen die Ökotonne umtreten, tritt du mal zuerst. Und dann könnt ihr wieder spitzbübisch nach Hause laufen, beide. Genau. Und hab dann irgendwie nochmal eine ganz besondere, mit meinem Vater kann man echt alles machen. Wir haben schon mal Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Ja. Ja. Hallo? Hallo? Jetzt frag nicht, ob ich noch da bin. Also wenn wäre die Frage, ob du überhaupt noch da bist. Ja, ich bin da. Warst du überhaupt schon mal da? Wo? Na überhaupt, so da, anwesend quasi. Ja. Oder bist du jetzt jemand, wenn du irgendwo im Zimmer bist und jemand kommt drin und der kickt sich dann um und sagt, warum ist denn hier keiner? Bist du eher so ein Typ, der sofort übersehen wird? Passiert dir nicht hin und wieder mal, dass sich Leute bei dir auf den Schoß setzen, weil sie dachten, der Stuhl ist leer? Nee, so schlimm nicht. Sicher? Ja. Ihr könntet mir aber gut vorstellen, dass jetzt hin und wieder mal eintreten könnte, der Fall. Ist aber bisher noch nicht. Nee, bis jetzt noch nicht. Bist du sicher? Ganz sicher. 100%. Vielleicht hast du das ja nicht mitgekriegt, weil du quasi wieder geistig so praktisch absent warst irgendwie. Kann auch sein. Alles. Wirklich. Nicht mal das weißt du. Nee. Dazu braucht Silvia eine Flasche Whisky. Um in den Zustand zu kommen. Zu raten. Mensch, Thomas. Kuttner. Ja, dann werde ich mal vielleicht doch mal versuchen, mir einen anderen Gesprächspartner zu suchen, dass ich hier nicht die ganze Zeit Vorträge halte. Okay. Ansonsten könnte ich hier auch irgendwie, der Onkel vom Hörbuch ist wieder da, der Onkel vom Hörbuch ist wieder da, er redet die ganze Zeit. Naja, gut. Thomas, tschüss. Ja, tschüss. Kinder, hallo? Oh, moin. Sag mal, du klingst mir auch schon wieder maulfaul. Ja, da hab ich mir noch gedacht. Hallo? Ja, hallo? Ja, wer bist du denn? Ich bin Paul. Paul? Ja. Ja, Paul. Und du bist jetzt eine Kämpfernatur, ein tapferes Herz, natürlich, oder? Natürlich, also total. Echt? Ja, ich hab schon... Wie alt bist du denn, Paul? 15. 15? Bist du sicher? Ja, also... Mogelst du jetzt nicht? Lügst du nicht vielleicht? Wirst du nicht erst 15? Nee, also ich bin schon seit 2 Monaten 15. Echt? Ja. Schon richtig 2 Monate lang? Ja, so richtig. Und, war eine geile Monate jetzt, die 15-Jährigkeitsmonate, die 2, oder eher so wie alle anderen eigentlich auch? Na, also so einen Unterschied merkt man jetzt nicht, aber... Komisch, oder? Da wünscht man sich die ganze Zeit 15 zu werden und dann ist 15 genauso stulle wie 14. Ja, stimmt eigentlich. Ja, blöder. Das Leben hart. Das Leben ist hart. Ah, sieh zu, bloß zu, dass du schnell, sagen wir mal, 30 wirst. Ja, braucht leider noch ein bisschen. Ja, da müsstest du dein Alter verdoppeln. Das macht man nicht so mit links. Das dauert bestimmt 15 Jahre ungefähr. Naja, knappe. Ja, 14 knappe. Jahre, 10 Monate. Ja. Ja, Paul, von wo aus rufst denn du an? Berlin, Zehlendorf. Zehlendorf? Ja, das totale Kaff hier. Mann, kannst du nicht deine Eltern bewegen, umzuziehen? Wohnt ihr denn in einem Familienhaus oder so sozialer Wohnungsbau, 8. Stock? Mit Graffiti im Treppenhaus. Nee, sozialer Wohnungsbau, 3. Stock. 3. Stock, ohne Graffiti im Treppenhaus. Nee, aber an der Hauswand. An der Hauswand? Aber eigentlich ist hier sonst ganz schön. Das hast du aber selber gemacht, oder was? Nee, gibt's neuerdings so einen Typ, der schleicht rum und macht und denkt, er könnte schönes Graffiti an die Wände schmieren. Ach so, der macht's dann stellvertretend für andere. Für die, die sich nicht trauen. Dem drückt man 5 € in die Hand und dann sagst du, schmier mal hier schön die Wand voll. Ja, sieht nicht so toll aus. Sieht nicht so toll aus, aber ich meine, was will man verlangen für 5 €, ja, oder? Ja, klar, für 5 € ist nicht so viel. Für 5 € ist ja viel zu. Ja, nur 1 € und das wäre dann auch nicht so. Ja, also dann hat man ja kaum die Spraydose bezahlt. Ja, ach, das Leben ist echt so hart, oder? Total, ich habe übrigens noch eine Frage so. Ach so. Ja, kann es irgendwie sein, dass vielleicht so eine... Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, was? Vielleicht so eine Feindschaft zwischen dir und den Radio, Nachrichtensprechern entsteht immer so. Nein, überhaupt gar nicht. Nee, das ist so ein brüderliches Verhältnis. Das ist ein brüderliches. Soll ich Gerald Kötter-Heinrich hier rinholen? Ihm den Arm umdrehen, die Haare an den Haaren fassen und den Kopf nach hinten reißen und sagen, er soll jetzt mal bestätigen, dass es ein brüderliches Verhältnis ist? Ja. Gerald, bist du da? Kommst du mal bitte kurz? Der kommt. Gerald, das wird jetzt ein Beziehungsgespräch aus Hörerseite. Ich habe die Frage, du kannst jetzt ganz ehrlich beantworten. Und du musst erst mal sagen, es ist nicht die Situation, dass ich dir irgendwie körperliche Gewalt antue. Mhm. Oder dass die Situation ist, dass ich dir jetzt körperliche Gewalt unmittelbar antun könnte, oder? Was jetzt im Moment oder überhaupt? Ja, eigentlich überhaupt, aber auch im Moment. Nee, also du redest nicht. Frei. Ich rede frei. Ich habe von dir noch nie irgendwelche Maßregelungen, geschweige denn sogar körperliche Gewalt irgendwie hinnehmen müssen. Genau. Ich verwöhne dich sehr mit so Schokolade, genau, Eiskonfekt. Ich krieg sogar immer kleine so. Aufmerksamkeiten genau. Von dir. Also sowas wie dich wünsche ich mir eigentlich als Ehefrau, ja. Weil hier der Eindruck entstanden, wobei Ehefrau ist jetzt wieder ein schiefes Bild, Eindruck trotzdem. Entstanden ist, dass wir uns möglicherweise hassen könnten oder dass du mich hasst. Oder ja, sicher, man kann nie irgendwas ausschließen, sicher, aber bislang ist es noch nicht so weit gekommen. gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ein durchaus einvernehmliches, brüderliches Verhältnis. Ja, das ist jetzt ein bisschen ja, Schmalzromantik, ein bisschen was er loslässt. Ja, du hast mit Ehefrau angefangen. Ja. Wo ich sagen wollte, da ist ja der gut, Krieg ja. naheliegender okay, als jetzt ja, zwischen Moderator nee, und Nachrichten. Ja, nee. Wer spricht dich weiter aus? Brüderlich, einvernehmlich, wunderbar. Paul, hast du noch eine Frage? Kannst du auch noch eine Fangfrage, so staatsanwaltsmäßig, an, dass du sicher gehen kannst, dass er hier nicht lügt oder dass ich ihn doch irgendwie unter Druck gesetzt habe? Hast du noch eine Frage an Gerald? Ja, ob du dich so körperlich fit fühlst, wenn du neben Jürgen Kuttner stehst oder ob du da irgendwelche Schweißausbrüche hast. Wir stehen nie nebeneinander, wir stehen uns immer gegenüber. Ach so, naja. Na, also körperlich fit fühle ich mich, aber das ist völlig unabhängig von Kuttner sowieso nicht, weil ich einfach nicht körperlich fit bin. Ich fühle mich auch nicht körperlich fit. Wir, also in der, wenn wir uns quasi anschauen, im selben Studio sind, dann machen wir eigentlich immer so ein unterirdisches Spiel, wer ist unfitter. Wobei, ich muss zugeben, es ist nicht so, dass ich nicht schon mal tatsächlich auch leichte Schweißanwandlungen und Ausbrüche in Gegenwart von Jürgen Kuttner auch im Dialog mit ihm bekommen habe. Das muss ich schon zugeben. Warum denn? Ja, weil das einfach so ist, weil es mich vielleicht ein bisschen gestresst hat, was weiß ich. Ach so, aber jetzt bist du entspannt. Och, du kannst dich ruhig setzen, Gerald. Bitte? Du kannst dich ruhig setzen. Ja, soll ich mich mal setzen? Dann plumpse ich aber ganz tief hier. Ich meine, wenn du dann irgendwie entspannter bist. Paul, noch eine Frage. Nee, also es klang mir sehr richtig herzerwärmend. So, ne? Klang herzerwärmend? Ja. Oh Gott, das ist genau der Aspekt, den ich an Gerald schätze, dass er so herzerwärmend ist. Wenn der im Studio ist, dann im Grunde, ich blühe auf. Mhm. Ja, und wie steht's so mit den anderen? So, wie heißen die noch? Matthias Kerkhoff? Ja. Hoch? War mit herzliches Verhältnis. Ja, das ist echt. Ja, man hört's nicht, aber... Nee, man hört's nicht. Nein, ich herrsche hier so ein etwas ruppier, aber eben so ein kameradschaftlich ruppier Ton, oder? Wie eben so bei so... Auf jedem normalen Kasernenhof auch ist. Zwangsdienstleisten irgendwie ist, klar. Ja, genau. Verstehst du, kein schöner Anblick, die Kettensklaven des Radios, aber untereinander sind sie sich dann doch tendenziell eher grün. Ja. Paul, haben wir alles beantwortet, oder? Ja, war hier herrscht eine Duftatmosphäre in diesem Jugendsender. Fritz, erste Sahne. Ja. Oder? Ja. Paul, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, danke. Dir auch. Ja, Gerald, vielen Dank für deine Auskunftsfreundlichkeit und insbesondere für deine herzerwärmende Ehrlichkeit. Gut, nimmst du mir und die Handschellen wieder ab. Gerald, ist toll, dass es dich gibt. Überhaupt. Ja. Echt, wirklich. Super. Ja, das denke ich auch immer wieder. Finde ich echt so schön. Danke. Danke, Gerald. Bitte. Danke für dich. Bitte. Genau. So, dann würde ich jetzt an der Stelle ja nochmal wieder eine Musik spielen. Ich spiele jetzt mal eine Kämpfermusik. Im Grunde den Song, der von einem der großen, auch großherzigen, großen, der beste Rapper unter den Boxern und der beste Boxer unter den Rappern, Muhammad Ali, handelt. In der Beschreibung, die jetzt so nahe nicht liegt, in der Beschreibung einer jungen Thailänderin offensichtlich, Duangdao Mondara und Chalai. Wobei ich jetzt nicht weiß, wer die Thailänderin ist, ob das jetzt Chalai ist oder Duangdao Mondara. Die singen The Black Superman und singen eine Hymne zu Ehren des großen Kämpfers Muhammad Ali. Und jetzt führt euch mal Muhammad Ali vor Augen und dann sagt er, solche Kämpfe nicht mit roher Gewalt und Faust und Eleganz, aber solche Kämpfe von dieser Intensität habe ich auch ausgefochten und zwar im Kampf um oder im Kampf gegen und ruft dann an. Aber eben quasi warte, auf Muhammad Ali. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. The Black Superman. ฉันสิท่าเก่ง แฟนมวยเธอ So, Kinder, hier geht's folgendermaßen weiter. Boah, reicht das kurz abgedacht? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Das war die Erkennungsmelodie. Und das ist ja die Telefonnummer. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Da ist doch wieder was los. Gleich kommt da rufe ich doch mal an. 0331 für Potsdam 70 97 110. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hallo. Ja, machen wir weiter. Hallo, hallo. Hallöchen. Hallo? Zu spät, zu spät. Ruf nochmal an, du rettest den Freund nicht mehr. Hallo, wer ist denn da? Du warst zu langsam. Ich? Ja, du nicht, der davor. Hallo, wer bist denn du? Achso, ich bin Daniel Hofmann. Wer bist du? Daniel Hofmann. Echt, das ist ganz selten, dass die Leute mit einem Nachnamen vorstellen. Ja, ich bin ganz höflich. Toll. Ja. Guten Tag, mein Name ist Jürgen Kuttner. Guten Tag. Tag, Daniel Hofmann. Ja. Von wo aus rufst du an? Aus Berlin, Pankow, also noch Prenzlauer Berg, aber fast Pankow. Berlin, Pankow, Berlin, fast Pankow. Ja. Wieso denn diese fast Pankow? Das ist ja, wie alt bist du? Ich werde bald 23. Wie alt bist du? Ich bin 13. Du bist 13? Ja, man glaubte kaum. Stimmt. Und warum fast Pankow? Wäre Pankow besser? Ah ja, nö, ich bin stolz, dass ich im Prenzlauer Berg bin. Keiner macht. Ja, aber warum sagst du denn Pankow? Ja, weil. Klingt nicht so stolz. Naja, doch schon, aber wenn ich sage Prenzlauer Berg, dann meinen die alle, ich wohne. Am Wasserturm. Genau, und nicht hier. Bornholmer Straße. Bornholmer Straße. So, Daniel Hofmann, du bist jetzt ein Kämpfer vom Herrn. Du nimmst jetzt den Vergleich mit Muhammad Ali auf. Das finde ich schön. Was? Das finde ich toll. Ja. Nicht den Kampf mit Muhammad Ali, sondern den Vergleich mit Muhammad Ali. Oh, okay, können wir machen. Nee, können wir nicht. Also ich gehe jetzt davon aus, dass du das machst. Okay, also ich bin weiß. Sagen wir mal so. Ja, das hilft dir nicht. Kriegst du trotzdem in die Fresse. Ja, ich weiß. Leider. Ja, genug. Aber darum geht's ja jetzt nicht. Sondern es geht darum, ob du ein Kämpfer bist und wofür bzw. wogegen du schon mal gekämpft hast. Also ich war neulich erst am Samstag auf der Demo der Antifa am S- und U-Bahnhof Pankow. Und da habt ihr gegen den S- und U-Bahnhof Pankow gekämpft? Nö, gegen den NPD-Aufmarsch. Ach so, war da NPD? Ja, mal wieder. Ach so. Schweine. Und wie kämpft man dann da? Naja, also da gibt's Steine und dann gibt's auch noch nette Flaschen, die mit Mensch, Meier. Und dann gibt's noch nette Bullen, die dann wieder zurückschießen, oder? Ja, das ist dann der negative Teil. Aber sag mal, wäre vielleicht nicht die eigentliche Strategie, dass man die überhaupt total ignoriert und tut, wie wenn die Luft wären? Also ich meine, sicher, dicke Luft, schlechte Luft, sagen wir mal so Jewgeni Sokolov-mäßig. Ja. Sagt ihr jetzt nicht Jewgeni Sokolov, war, aber das wäre jetzt mein Kommentar quasi zum NPD-Aufmarsch. Den können wir uns dann danach anhören. Ach so, da bist du also dann schon politischer Kämpfer. Ja, eigentlich schon. Ja, aber da geht man dann dahin, demonstriert dagegen. Ja, genau. Was ja erstmal ganz ehrenwert ist. Ja. Aber gibt's dann auch Sachen, für die du kämpfst? Ich kämpfe erstmal für mein Recht, dass ich meine Meinung vertrete, also für das gesamte Recht, dass man seine Meinung vertreten darf. Auch die Nazis? Naja, also machen sie ja sowieso. Also. Naja, nein, nee, die Frage ist, sollen die dürfen oder nicht? Weil ja. Du jetzt sagst, du willst deine Meinung vertreten, auch wenn sie manchen Leuten nicht passt. Genau, also vertreten sollte man sie schon können. Aber? Naja, man sollte sie jetzt halt nicht unbedingt immer durchsetzen können. Kommt drauf an, welche Meinung das halt ist. Zum Beispiel jetzt die Ausrottung aller... Ja, aber warte mal, wer soll das jetzt entscheiden? Ja, ob eine Meinung vertretbar ist oder nicht? Woher soll ich nicht? Naja, aber so einen Gedanken musst du dir doch machen. Ja, also... Stell dir mal vor, jetzt ist irgendwie komplette politische Ratlosigkeit und die sagen sich, ey, wir wissen jetzt alle nicht weiter, jetzt fragen wir Daniel Hofmann. Wenn's schick, na dann würde ich entscheiden, dass erstmal alle Faschos aus Deutschland rauskommen. Aber wohin denn? Naja, vielleicht. Aber so raus ist ja irgendwie auch keine Alternative. Also warten. Vielleicht mal so einen nacheinander, so unbewaffnet, vielleicht in so ein Judenheim, also zu den Juden hin, sodass die sich die mal vorknüpfen können. Was heißt denn jetzt so zu den Juden hin? Die sind ja jetzt, also im Ghetto wohnen die ja nicht mehr. Ja, ich weiß. Nehmen wir ja gerade eine Geschichte leider durch die Scheiße. Sag mal, jetzt sehe ich aber überhaupt ja nicht mehr durch. Was nehmt ihr in die Geschichte durch und naja, was ist die Scheiße? Dass die Juden da eingesperrt wurden. Ja, aber jetzt willst du die ja dahin schicken, wo die aber ja nicht mehr eingesperrt sind. Oder zu den, oder zu Türken hin, dass die sich die mal so vorknöpfen können, wie die von denen handeln. Aber vielleicht verstehen die so prima, ihr habt doch Türkenfaschus. Ja, leider. Ja, zu den netten Türken, sagen wir so. Die naja, aber die netten Türken tun denen ja nur auch wieder nichts. Die sind ja dann nett. Mann, also Daniel Hofmann, wir kommen ja irgendwie nicht weiter, wenn du jetzt Politik machst. Ich glaub, du musst dir doch Gedanken machen. Man kann doch nicht immer nur demonstrieren hier mit einer Flasche werfen, sondern muss man auch vorher Gedanken machen. Ja, ich meine. Raus aus Deutschland. Nee, ich meine jetzt. Ja, aber wohin denn? Ich meine ja zu denen. Willst du, die Afrikaner haben doch schon Probleme genug, willst du die da hinschicken oder was? Naja, also. Naja, sie wenn also. Die vornehmen wollen, dann ja. Ich glaube nicht, die wollen. Die haben ja denen wäre sauber Wasser lieber, glaube ich, als ein paar Nazis. Ja, stimmt. Ja. Ach so, ja, vielleicht solltest du lieber mal sauber Wasser dahin schicken. Ich. Ja, da denkst du nicht dran. Schmeißt irgendwie mit wertvollen Flaschen. Stimmt. Scheiße, Mensch, bin ich ein Arsch. Mann, da, naja, ich sag nicht, dass du ein Arschloch bist. Ich sage nur, dass du dir Gedanken machen musst, Daniel. Das ist doch die eigentliche Herausforderung. Am besten, ich fahre nach Togo. Mit ein paar Wasserflaschen. Wohin? Nach Togo. Ja, du musst ja nicht hinfahren. Warum ist gerade in Togo so totale Wassernot? Nee, aber von Togo erzählt immer der eine aus meiner Klasse, dass Togo total toll ist. Mensch, Daniel, du kannst doch jetzt nicht, das Einzige, was dir einfällt, ist das, was dir einer aus deiner Klasse erzählt hat. Vielleicht lügt er, vielleicht gibt's Togo ja nicht. Nee, doch, gibt's schon. Woher wissen die? Das hat er sich ja vielleicht ausgedacht. Die sind sogar bei der WM dabei. Haben die sich doch auch ausgedacht, haben die sich bei der WM ausgedacht. Dachten die, denken wir uns mal Togo aus, die können nicht gewinnen. Insofern ist das total praktisch. Ja. Die treten gegen Deutschland an, fallen sofort auf die Fresse. Können wir Kahn neben das Tor stellen, passiert ja nichts. Daniel, gibt's denn, sagen wir mal Kämpfe, die jetzt nicht, ich würde mal sagen, Politik ist jetzt nicht unmittelbar deine Stärke, oder? Ja, ich weiß. Ja. So Kämpfe, wo du dich ein bisschen kompetenter fühlst, so, wo du den, den du bekämpfst, auch wirklich kennst und der sich auch wehrt und eine wirkliche Auseinandersetzung gibt und du dann möglicherweise gewinnst oder verlierst. Ah, oh, wen kenn ich denn da? Kennst du ja keinen, oder? Ja doch, ich kenn so einen scheiß Proll, der nervt mich immer gegen den kämpfe ich ab sofort. Die sollst du doch nicht, wieso denn nicht? Die Prolls sind da die Hoffnung. Was? Ja, was bist denn du, oder was soll das jetzt irgendwie, die Realschüler, oder was? Nee, die sind, also ich kenne die Gymnasiasten, die sind okay. Die Gymnasiasten die Hoffnung? Nee, eigentlich auch nicht so richtig. Ja, wer denn dann? Naja, die klugen Leute, nennen wir sie mal so. Die klugen Köpfe. Das sind ja nicht immer nur unbedingt Gymnasiasten. Ach, na, die klugen Köpfe. Ich glaube auch nicht so doof, wie du denkst. Nee. Nee? Mann. Du denkst, der war total scheiße Stulle. Total doof, vierte Klasse, oder? Eigentlich nicht so richtig. Nee. Na, lies mal die Gespräche im Führerbunker. Da staunst du. Das ist doch das Problem. Dass es nicht ausreicht, sieht scheiße aus. Ist ein Arschloch, ist doof, ist ein Nazi. Gibt ja auch kluge Nazis. Dann bist du am Arsch. Naja, schon, aber ich meine, was die dann verfolgen, dass der jetzt, dass sie. Ja, das gefällt dir nicht, ist schon klar. Ja. Ich meine, also, okay, es gibt beschissene Deutsche, es gibt beschissene Neger, es gibt beschissene Türken, es gibt beschissene Araber, es gibt beschissene Polen. Aber. Aber? Ich meine, das ist ja jetzt, hat ja halt nichts mit der Rasse zu tun. Doof sein. Ja, genau. Stimmt. Hat aber auch nichts mit der politischen Grundüberzeugung zu tun. Ja, das auch. Gibt doofe Antifa, gibt doofe Nazis, gibt doofe Kommunisten, gibt doofe Sozialdemokraten, gibt doofe Liberale, gibt doofe CDUler, gibt doofe Katholiken, gibt doofe Freikörperkulturanhänger, gibt doofe Feministen, gibt doofe Mülltrenner. Alles. Ja. Ja. Da sind wir auch nicht klüger als vorher, oder? Ja, genau, eigentlich. Ja. Das ist auch nicht so schön, dass wir, ist schon mal wieder total deprimierend, dass wir nicht klüger sind. Ich bin dumm und glücklich. Sagen wir ganz offen. Ich gratuliere dir. Mensch, danke schön. Genau. Und jetzt spielen wir eine schöne, ich weiß nicht, wer Jewgeni Sokolov ist, aber weil wir jetzt gerade über Dings gesprochen haben, spielen wir jetzt einfach mal Serge Gainsbourg, Jewgeni Sokolov. Okay. Ja, gut. Tschüss, ja, so, Paul. Irgendwann. Hallo? Serge Gainsbourg, ist doch schön, wenn einer nicht nur eins kann, nicht nur Je t'aime kann, sondern auch Jewgeni Sokolov. Ich wüsste ja zu gerne, wer wohl Jewgeni Sokolov war oder ist, in welchem Verhältnis er zu Serge Gainsbourg stand. Wer das weiß, könnte mir zum Beispiel eine E-Mail schicken an kuttner@kuttner.de. Würde ich mich sehr freuen über Aufklärung in der Beziehung. So, wir telefonieren hier weiter. Das Thema ist immer noch Kämpfen. Habt ihr schon mal gekämpft? Worum? Wofür? Wogegen? Auch womit? Welche Mittel habt ihr eingesetzt? Sind ja alle total interessante Fragen. Und jetzt wäre durchaus praktisch, wenn jetzt tendenziell eher Leute unter dieser Telefonnummer anriefen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Die auch Kämpfe ausgefochten haben, die zum Nutz und Frommen der Zuhörerschaft als Beispiel gelten könnten. Alle anderen können ja den halbautomatischen Anrufbeantworter. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter. Belästigen Sie jetzt mal. Dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Hallo, wer bist denn du? Hi, guten Tag, Ex-Knacki Daniel hier. Wer? Ich bin der Ex-Knacki aus Plötzensee, aus dem Knast. Ach so, bist du raus? Ja, na logisch. Hab ich gar nicht mit dir gerechnet. Aber ja. Letztes Mal, als du angerufen hast, warst du da noch drinne? Ja, na klar war ich da noch drinne. Ach super, und wie ist es draußen? Scheiß Wetter, oder? Na ja, aber egal, hammergeil. Ey, echt? Ihr könnt auch nackig rumlaufen. Mensch, hör auf, dann knast du dich gleich wieder ein. Ach, Quatsch. Wieso, wenn du jetzt knackig rumläufst? Ja, gut, okay, dann könnte das was werden, das stimmt allerdings. Erzähl doch mal, wie ist denn das, wenn man so, wie lange war, du warst ja echt lange drin, oder? Na, knapp 3 Jahre, ja. 3 Jahre? Naja, eine lange Zeit. 3 Jahre ist ja auch nicht so Spaß, ist ja jetzt auch nicht bloß ein Fahrrad geklaut, wa? Nö, das nicht wirklich. Ja, ich bin hier im Betrug und mal Sitz und naja. Ein Betrug? Ja. Aber Betrug ist ja nicht schlecht, erzähl mal. Naja, ein bisschen zu viel Computer gespielt und ein bisschen im Hotel eingemietet und nicht bezahlt. Ach echt? So eine Sache? Ja. Wo denn? Ja! Wo denn im Hotel? Ach, überall in ganz Deutschland. Ach, da bist du mal rumgefahren? Bist du, hast ja. immer schicke Hotels oder sowas abgeranstet? Nee, klar, schicke Hotels, so 4-5-Sterne-Hotels. Ja, und dann schön mit Saunabenutzung und Frühstück? Ja, mit Pool und mit Minibar und so und dann am Abgehauen. Aha. Aber wollten die nicht vorher den Ausweis sehen? Die? Ja. Im Hotel nicht, ne? Nö, du rufst da einen Tag vorher an. Ja. Reservierst das. Ja, jetzt auf, jetzt mach hier keine Gebrauchsanweisung. Ach so. Ach, dafür kriegt man doch nie 3 Jahre, weil man dreimal unberechtigt den Pool benutzt hat. Naja, ich hab fast über 100 Fälle und war Wiederholungstäter, hab mal Bewährung gekriegt und hab wieder angefangen und naja. Und von wo aus rufst du jetzt an? Naja, hier aus dem Hilton. Nein, ich bin gerade im Auto unterwegs. Ja. Und wem hört? Naja, ich bin jetzt berufstätig, also berufstätig. Wem gehört denn das Auto? Mein Chef. Aha, gut. Also geklaut ist es nicht. Okay, bin ich beruhigt. Ja. Aber der weiß jetzt auch, dass du damit fährst. Ja, na selbstverständlich. Naja, nee, das sind ja so die feinen Unterschiede, oder? Ihr kriegt das ja sogar bezahlt, das Fahren, ja. Ach, nicht schlecht. Ja, aber leider Gottes kann ich euch kaum, weil ich hab gerade mal durch Zufall angerufen, weil ich wusste, du bist heute da. Ja. Ja, vielleicht kommst du durch, weil ich bin gerade irgendwo bei Köln da oben. Ach, du bist jetzt bei Köln? Ja, ich bin Kurierfahrer. Ach so. Und, wie ist es so? Und wo schläfst du denn da die Nacht dann? Na, im Hotel. Super, oder? Ja, geil. Und der Chef bezahlt? Ja, na klar zahlt er. Ja. Und was ist es okay? Na, ist nicht so gut wie ein Hotel, wofür man in den Knast geht, aber ist okay, oder? Ja, eben reicht. Also, ne, es ist okay. Also, die anfangs paar Tage, also ich bin jetzt 2 Monate schon draußen. Ja. Und die Anfangstage, die waren da ein wenig schwierig, ne, weil man ja doch immer früh morgens 6 Uhr aufstehen, ja, Hoffmann, ne, und dann so das übliche Schema aus dem Knastalltag halt kennt und dann wieder frei ist, dann kennt man sich nicht so wirklich mit aus. Ja, wie waren so die ersten Tage? Erzähl mal, du kommst jetzt irgendwie raus, kriegst irgendwie ein paar Plünnen mit, die du da im Knast hattest, hast eine Tasche in der Hand und wo geht man dann hin? Saufen? Erste Anlaufstelle war Tankstelle. Saufen. Ey, sieht echt nach einer Entlassung mit guten Vorsätzen aus. Naja, aber wenn man 3 Jahre kein Alkohol mehr hat. Ja, dann an einer Tankstelle saufen? Ja klar, da fing es an. Also bin zur Tankstelle gegangen, hab mir den ersten 6er geholt. Ja. Dann Kumpels gekommen und dann ging's weiter. Ne? 2 Tage lang nur durchgefeiert irgendwie. Ja. Und dann hast du erstmal bei Kumpels gewohnt, oder? Wo wohnst du denn jetzt? Jetzt wohne ich in Berlin. Ja, aber ich meine, in was für einer, irgendeine Wohnung oder was, oder? Ja, ja, na klar, meine eigene. Und die besorgt dann so einen Bewährungshelfer, oder wie funktioniert das? Genau, genau. Und ja, ist der besorgt und, ja. Ist sie okay? Ja, ist okay. Und ist der Bewährungshelfer okay? Ja, ja. Also es geht, also er stellt viele Anforderungen, die eigentlich gar nicht sein müssten. Na, weißt du das so genau? Kannst du das so einschätzen? Nee. Ah ja, kick mal ihn an. Und ja. Hast aber schon so den Ehrgeiz, jetzt nicht nochmal einzufahren? Nee, also überhaupt nicht, das reicht. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn du jetzt keine Scheiße mehr baust. Das wird auch nicht so schnell vorkommen, Bruder. Bist du dir sicher, dass du so charakterstark bist, dass es nicht mehr vorkommt? Ja, definitiv. Also Tim zum Beispiel, mit dem du letztens telefoniert hast, ja. Aus dem Knast, ne? Ja. Aus Kötze oder Gordon. Da bedingt wir natürlich nicht so sicher, ne? Die werden wahrscheinlich wieder anfangen, weil ständig große Klappe und dann müssen sie sich hier rumprügeln und dann da und dann, naja. Ja. Schon alleine, weswegen der da einsitzt und, also naja. Ja. Thema heute sind ja jetzt gewissermaßen Kämpfe. Was für Kämpfe führt man, muss man denn in so einem Knast durchstehen? Also es sind ein Haufen Kämpfe, musst du da durchstehen, weil, also ich will jetzt nicht irgendwie ausgelagertistisch klingen oder so, überhaupt nicht. So das Problem ist natürlich in so einem Jungknast, sind natürlich eine enorme hohe Rate, was Ausländerteil betrifft. Ja. Und die haben natürlich eine große Klappe, bis zum geht nicht mehr. Und unser Eins als Deutscher, und dann gibt's natürlich keine Chance, ne? Also, dann gibt's immer so Gangs, hier die Deutschen, da die Russen, da die Türken, da die Dings, oder wie funktioniert das? Ja, genau, so ungefähr. Also eigentlich wie in der Weltpolitik, könnte man sagen. Ja, ja, ja. Nur ohne. Jede Scheiße wird sich irgendwie geprügelt. Nein, ich will mehr essen, ich will mehr Brot irgendwie. Ja. Du schuldest mir ein Päckchen Tabak, gib mir das zurück. Ich habe aber gesagt, ich gebe dir nächste Woche. Ja, ich brauche es aber jetzt. Und Lappalien eigentlich. Und dann gibt es eine Klopperei. Klar, man kloppt sich im Klassen auf ein Stückchen Butter. Ja, um ein Stück. Wie sich's anhört, aber. Echt? Ja, na klar. Weil du bekommst ja da nichts, weißt du? Du hast das, was du in der Woche kriegst und das muss reichen. Ja. Und wenn du das dann weg hast, dann versuchst du natürlich von den anderen irgendwas zusammenzutauschen. Ja, ja. So läuft das da ab. Und was waren so die wichtigsten Kämpfe, die du gewonnen hast? Also gibt's so irgendwie so Sachen, die man sich so erkämpft, die dann die 2 oder 3 Jahre, die man im Knast ist, dann auch halten oder so lange andauern oder gelten? Also eigentlich wenig. Also ich selbst bin eigentlich eher mehr der Schläge überhaupt meidet. Ja. Weiß auch nicht. Also ich wurde früher von meinen Eltern nur verprügelt irgendwie. Und von daher habe ich mir geschworen, man kann ja noch mit Wörtern klären und man muss nicht gleich mal grob losschlagen. Aber das funktioniert ja nur, wenn die anderen auch bereit sind zu quatschen, oder? Ja, na klar, ich sag mal, ich hab schon oft einen auf die Schnauze gekriegt und hab mich nicht gewehrt, ne? Aber das ist dann halt Schicksal irgendwie. Ach, da dachtest du, ist dann schon besser, eher ihn in die Fresse zu kriegen, als jetzt sich irgendwie da selber Terror zu machen. Naja, was heißt denken, Kutter? Ich denke mal, da spielt auch ein großer Teil Angst mit. Ja. Ja, und von daher braucht man dann halt doch nicht so. Ja, aber Angst ist ja jetzt auch nicht unbedingt das Verkehrteste, wa? In bestimmten Situationen. Das ist richtig, ja. Und manchmal würde ich ja denken, wir würden vielleicht in einer besseren Welt leben, wenn mehr Leute Angst hätten. Ja, du Kutter, mein Chef, der ruft mich hier gut, an. Ja, gut, okay, nee, darf natürlich. Darf ich mal jemanden grüßen? Ja, los, du darfst. Ja, also ich grüße ganz kurz den See, Gordon, Kirko und Visa leisten, Team. Und tschüss. Ciao, Kutti. Tschüss, ich danke dir für deinen Anruf. Ciao. So, Kinder. Ach so, ich wollte ja, Mensch. Jetzt machen wir erstmal das Band, den Zusammenschnitt der letzten Sendung. Den müssen wir uns auch anhören. Der liegt fertig hier vor. Ihr könnt in der Zwischenzeit den halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. Halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Und wollte ja ab Punkt Mitternacht wieder nochmal 5-6 Karten für die große Lovely Lenin, Kopf in Sand, Augen auf, tötet Leonid Iljitsch Brezhnev Show am Samstag in der Volksbühne, 20 Uhr, verlosen. Das ab 0 Uhr und ich würde nach den Nachrichten und nach dem ganzen Kram irgendwie nochmal einen kurzen Hinweis geben, wie man da an eine Karte rankommen kann. Ich weiß es jetzt oder nicht genau. Jetzt erstmal Zusammenschnitt der letzten Sendung. Der asoziale Start in die Zukunft. 47. Zeit. Hallo mein Name ist David. Ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken. Was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also gingen wir zu Bernds kurz vor der Eröffnung stehenden Kneipe, dem Hartz IV in Charlottenburg, das auch Jürgens neuer Arbeitsplatz werden sollte und für das er sich auch gleich ein Geschäftskonzept überlegt hatte, nämlich, dass sich Leute Musik wünschen könnten, die Jürgen dann selbst vortragen würde, und zwar mit musikalischer Unterstützung unsererseits, was natürlich mal wieder die Frage nach einem geeigneten Bandnamen aufwarf, deren telefoniedemokratische Beantwortung wir simulieren wollten, indem ich Jürgen stellvertretend für andere anrief, wobei wir aber etwas vom Thema abkamen. Woran ich denken muss, wenn ich an Deutschland denke? Woran denkst du denn, wenn du Deutschland denkst? Das kann man nicht so laut sagen. Warte mal. Du denkst an PlayStation. So meine laut. Welt ist PlayStation Pro 7. Ja, ist doch aber wahr, Mann. PlayStation meine, Pro 7. Ja, alles den Bach runter. PlayStation Pro 7. PlayStation. Proletariat. Proletariat. Ja. Prostata. Problembewusstsein. Prostitution. Proklamation. Protest. Profi. Pronunciation. Produktivitätsprognose. Die Welt ist reicher als ProSieben. Genau, ProSieben hat im letzten Jahr nur einen Marktanteil von 6,7%. Das ist nicht sehr viel. Haut dem Springer auf die Finger. Das wurde ja jetzt ein bisschen durch die Verhinderung der Übernahme von ProSieben durch den Springer Verlag getan. Genau so sieht es aus. Um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, weswegen ich überhaupt angerufen hatte. Ich wollte als Bandnamen was vorschlagen. Und zwar fände ich den Namen Three of Hearts ganz gut. Aha. Das heißt auch ein Film von Susan Kaplan. Aber ich fand den ganz gut und fände es auch ein interessantes Wortspiel für eine Band. Wie kann man sich nach einem Hollywood-Film benennen? Ja, man muss es einfach nur machen. Ah ja. Ich gebe also meine Stimme hiermit für Three of Hearts ab. Dankeschön. Tschüss. Bitte, tschüss. Gut, dann haben wir jetzt als Bandnamen so arbeitstitelmäßig erstmal Three Hearts, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Three of Hearts. Ja, meine ich. Pronunciation. Im Übrigen weiß ich nicht, warum man es eigentlich mit der Demokratie immer so übertreiben muss. Warum denn? Ich meine, wer sagt denn, dass Demokratie immer zum optimalen Ergebnis führen muss? Ich meine, was würdest du denn sagen, wenn ich behaupte, es sind für Demokratie einfach viel zu viele Idioten unterwegs? Dann würde ich sagen, ey, du bist aber echt total vom anderen Ufer. Was? Ist ja wohl ein bisschen diskriminiert, oder? Außerdem bin ich nicht schwul. Anderes Ufer ist ein weiter Begriff. So. Gibt doch viele Flüsse. Gibt ja viele Ufer. Auf dem einen anderen Ufer stehen die Schwulen, auf dem anderen Ufer stehen die lesbischen schwarzen Behinderten, auf dem ganz anderen Ufer stehen wieder die Liebhaber mongolischer Dokumentarfilme. Ja, die allerdings ein bisschen ballerballer sind, weil die kirgisischen nämlich viel besser sind. Jetzt fang du nicht selber an, diskriminierend zu werden. Aber eigentlich hat er recht. Wieso sollen die Dobis entscheiden, wie wir heißen? Ich find's, das stimmt immer nicht, wenn die anderen immer die Doofen sind. Na ja. Man muss sich da erstmal selber fragen, ob man nicht vielleicht doof ist. Ey, bist du blöd oder was? Ey, Mann, bin ich bescheuert oder was? Adorno sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und das Ganze ist das Unwahre. Der asoziale Start in die Zukunft. Nächste Woche, nächster Teil. Zum Molotow Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party, und bring ne Tüte Dynamit mit. Denn zum Molotow Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party, bringt man statt Blumen Dynamit mit. Anarchisten und Faschisten, Monopolkapitalisten sind gebeten. Zum Molotow Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party, und bring ne Tüte Dynamit mit. Denn zum Molotow Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party, bringt man statt Blumen Dynamit mit. Am heißen Buffet ist eine Puppe, schnell ne blaue Bohnensuppe, und die Gäste stehen so dumm dumm rum. Die kalte Mamsell, die kommt herbei, verspeist ein Granatenei und bringt den Tellerminenwäscher um. Komm zur Molotow Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party, und bring ne Tüte Dynamit mit. Denn zur Molotow Cocktail Party, Cocktailparty, Cocktailparty, Cocktailparty. Bringt man's dann Blumendynamit mit? Delinquenten und Agenten, Plastikbombenproduzenten. Wird geraten, die Granaten nicht in Barbecue zu braten. Kratze Molotow, Cocktailparty, Cocktailparty, Cocktailparty. Und bring ne Tüte Dynamit mit. Sento Molotow, Cocktailparty, Cocktailparty, Cocktailparty. Bringt man sein Blumendynamit mit. Come to Molotov Cocktail Party. Come to Molotov Cocktail Party. Come to Molotov Cocktail Party. So, das waren, muss man immer hinterher sagen, was das war? Ja, ist schon besser, oder? Vivi Bach und Dietmar Schöner mit der Molotov Cocktail Party. Geht's aber jetzt hier ganz etipetete weiter. 1000 Augenpaare haben sie jetzt schon mit uns gesehen. Die wichtigsten Orte der popmusikalischen Geschichte Berlins. 1000 Ohrenpaare haben sie jetzt schon von uns gehört. Die besten Geschichten der popmusikalischen Geschichte Berlins. Und 1000 Paar Pobacken haben dabei extrem bequem gesessen. Fritz Music Tours Berlin. Von Rammstein bis Seed. Von Depeche Mode bis Agro Berlin. Von Iggy Pop bis Techno. Auf den Spuren der Popmusikgeschichte Berlins mit dem Bus durch die Stadt. Fritz Music Tours Berlin. Immer samstags. Immer samstags. Mehr Infos. Fritz.de. Und natürlich im Radio. Fritz vom RBB. 23.34 Uhr. Fritz, Info, Nachrichten mit Bruder im Geiste Gerald Kötter-Heinrich. Außenminister Steinmeier hat sich während eines USA-Besuchs für direkte Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran ausgesprochen. Derzeit könne er aber nicht erkennen, dass die US-Regierung zu solchen Gesprächen bereit sei. Zur Lösung des Konflikts um das iranische Atomprogramm setzen die USA auf den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Der Vorschlag des Bundestagspräsidenten Lammert, die Diäten der Abgeordneten auf 7.100 Euro anzuheben, ist auf geteiltes Echo gestoßen. Während CDU-Fraktionschef Kauder den Vorschlag begrüßte, forderte die SPD vor allem die Altersversorgung der Mandatsträger zu reformieren. Vertreter der Opposition kritisierten in Zeitungen, in Zeiten von Kürzungen und Nullrunden könnten sich die Abgeordneten keine Erhöhung ihrer Bezüge genehmigen. In den deutschen Hochwassergebieten bleibt die Situation angespannt. In Dresden erreichte die Elbe mit 7,50 Meter den Höchststand bereits am Nachmittag. In Sachsen-Anhalt und Brandenburg steigen die Pegelstände allerdings weiter an. In Magdeburg werden für Donnerstag die Höchstwerte bei 6,40 Meter erwartet. In Mühlberg sollen morgen voraussichtlich 8,80 Meter erreicht sein. In Frankreich sind wieder mehrere Millionen Menschen gegen die Arbeitsmarktpläne der Regierung auf die Straße gegangen. Nach Angaben der französischen Gewerkschaften folgten über 3 Millionen Menschen den Protestaufrufen. Nach den Protesten ist es in einigen Städten zu Zusammenstößen zwischen Randalierern und der Polizei gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Berliner Eisbären stehen zum dritten Mal in Folge im Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft. Die Eisbären besiegten die Hannover Scorpions mit 5:3. Es war der dritte Sieg im dritten Halbfinal-Playoff. Und in der Fußball Champions League haben der AC Mailand und der FC Villarreal das Halbfinale erreicht. Mailand hat 3:1 gegen Lyon gewonnen und Villarreal reichte ein 1:0 im Rückspiel gegen Inter Mailand. Wetter. In der Nacht nimmt die Bewölkung ab und es ist überwiegend trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 1 und minus 3 Grad. Morgen ist es dann zunächst zeitweise auch sonnig. Später wird es bewölkter und es kann örtlich kurze Regen- oder Graupelschauer geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz mit zwei Meldungen. Stadtautobahn Berlin A100 Wedding Richtung Wilmersdorf. Behinderungen gibt es zwischen Charlottenburg und Spandauer Damm. Hier gibt es eine Baustelle. Zwei Fahrstreifen sind gesperrt. Das gleiche gilt für die Gegenrichtung Wilmersdorf Richtung Wedding zwischen Funkturm und Kaiserdamm. Ebenfalls Baustelle. Zwei Fahrstreifen gesperrt. Ansonsten keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Spremberg. Blue Moon. Fenster. Rocket Freudenthal. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, klare Ansage. Das ist jetzt hier eine Kämpfersendung. Ihr könnt hier anrufen, wenn ihr schon mal irgendeinen großen Kampf ausgefochten habt. Egal, ob sportlicher, ob beziehungsmäßiger, ob sozialer, ob politischer Natur. Wer schon mal gekämpft hat und davon beispielgebend quasi berichten will, sollte hier anrufen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Diese Telefonnummer gilt auch für die Verlosung, die in ungefähr 18 Minuten hier beginnt. Punkt 0 Uhr gibt's ein paar Freikarten für Lovely Lenin am Samstag in der Volksbühne um 20 Uhr. Große Show, große Revue. Dazu müsste man dann dem Kollegen Kötter-Heinrich, der draußen sitzt, ein Fremdwort sagen, ein Fremdwort der eigener Wahl, ein Fremdwort eigener Wahl sagen, das ihm aber gefällt. Wenn es ihm nicht gefällt, hat man nicht gewonnen. Wenn es ihm gefällt, dann hat man gewonnen. Also Kinder, macht euch schon mal irgendwie Fremdwort kundig und dann hättet ihr quasi für Samstag eine Karte gewonnen. Die anderen, also wer, und jetzt, wer jetzt nicht unbedingt so direkt, so, wer so eher monologisieren will. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Und was jetzt das Kampfthema betrifft, Kinder, müssen wir jetzt mal zu Potte kommen. Bisher irgendwie 2,5 Stunden sind hier rum, nichts passiert. Bin ich jetzt mal gespannt, hallo? Ja, hier ist Jakob. Jakob, bist du ein Kämpfer? Ja. Sag mal, von welchem legendären Kampf, den du ausgefochten hast, du jetzt berichten wolltest? Na, vielleicht vom Sportkampf oder so. Also. Oh nee, nicht vielleicht oder so. Ich mach mal weiter. Tut mir leid. Wir müssen jetzt richtig irgendwie, da muss man irgendwie richtig klare Vorstellungen vor Augen haben und sagen, das war ein Kampf. Hallo? Hallo? Ja? Bist du ein Kämpfer? Hallo. Und du wolltest jetzt von einem Kampf erzählen? Jetzt mal so, so ein bisschen ist schon mal falsch. Ich mach mal wieder weiter. Hallo? Ja, hallo? Ja. Du bist ein Kämpfer. Ja, ich bin ein Kämpfer, ja. Ja, du sprichst. Ich spreche. Ja, du hast also, jetzt gefragt, ob du sprichst. Ja, ja, glaub ja, mir, du also sprichst. Mein heutiger Kämpfereinsatz war folgender. Ach, du hast heute gekämpft, oh. Heute habe ich gekämpft und zwar. Wobei, geht jetzt ja nicht so sehr um heute, sondern geht tendenziell so um überhaupt einen großen. Überhaupt. Du bist ja schon älter, du bist schon erwachsen, wa? Ich bin relativ erwachsen. Glaube ich mir selber manchmal, aber ich weiß nicht, ob es immer stimmt. Sag mal dein biologisches Alter? Muss ich das, ja. Ja, sag ruhig, ich muss dich nicht schämen. 46, na da ist doch. Eisen. Na, aber ein Mann in den besten Jahren. Das wird zwangsläufig, landläufig so behauptet, aber ja, ich weiß nicht. Die Frauen sind unglücklicherweise anderer Auffassung. Oder auch nicht. Je nicht? Nachdem. Ja, ist jetzt die Frage. Wenn man das dicke Geldpaket dann heraus. Nein, das ist, oh nein, das ist so eine Selbstentmündigung. Das kann doch jetzt als 46-jähriger Mann, ist man doch in seinen besten Jahren nicht, weil man ein Geldpaket hat. Wenn man ein Geldpaket hat, dann kann man scheiße, doof, blöde, Arschloch und 92 sein. Das ist dann völlig egal. Kannst du auch 16 und kacke sein. Dicke Geldpaket, darum geht's ja nicht. Geht doch darum, dass du bist. Wie heißt denn du? Ich bin immer noch, ich mag es jetzt nicht sagen, aber ich bin immer noch der Martin. Martin? Ja. Ja. Und ja. Um dich selber für... Ich von Dieter Krebs ins Hintertreffen geraten. Ach, ist vergessen war. Vielerlei Ungemach, gelittene oder wohlgelittene oder auch wie auch immer. Ja. Nun ja, wollen wir es kurz machen. Aber du würdest also für dein Selbstverständnis, dass du dich selbst begreifen würdest als Mann in den besten Jahren... Müsste dir jemand ein dickes Geldpaket in die Hand stecken, oder wie? Ich möchte ich möchte keine Grundsatzdiskussion jetzt führen über Gelddinge. Ja, ich auch nicht. Ich sollte doch eigentlich kämpfen. Ich habe den Eindruck, du musst erstmal um Selbstachtung kämpfen. Habe ich zu wenig davon, ja. Na, klingt so. Hast du mich tiefenpsychologisch da schon so vorgeschaut? Nein, na, klingt so, weil ich gefragt habe, ein Mann in den besten Jahren, und welcher Meinung sind die Frauen? Na, wenn ich ein dickes Geldpaket in der Hand hätte. An was für Frauen denkst du denn dabei? Das ist jetzt wiederum zu desavouierend eigentlich im Grunde. Ich meine... Das ist alles so desavouierend. Wenn man nicht total seine Worte im Zaum hält, dann sind da immer Sachen zu hören und zu erkennen, von denen man, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Ja, aber ich dachte, es geht heute um Kampf und nicht um irgendwelche Gäste. Ja, wir kämpfen ja schon gerade. Wir kämpfen schon? Ja. Also das, das doch... Naja, um die Wahrheit. Um die Wahrheit? Ja. Die Wahrheit... Ja gut, ich dachte, ich könnte also, jetzt hier ein wenig reduzieren, ja. Was ich heute an Kampfleistung gebracht habe. Ach so, da bei dem, aber den grünen Männchen. Bei einem, kannst du mir gleich erzählen, aber bei einem 46-jährigen erwachsenen Männerleben. Da erwartest du, da erwarte ich doch mehr als das Geldsäckel zu schnüren. Ja, und Auseinandersetzung mit Verkehrspolizisten. Das ist langweilig, ja? Naja, nee, ist nicht langweilig. Kannst du dir gerne erzählen, weil ich höre dir gespannt zu. Ich höre dir zu und würde dann aber natürlich noch nachfragen. Nochmal nachfragen, ja? Naja, natürlich. Und würde einfach mal immer so Stichzahlen und sagen, 1973, 1981, 1988, 1996, 2004, so. Was ja. Da so die Kämpfe waren. Kämpfe. Ja, aber erzähl mal heute von den grünen Männchen. Erstmal. Also ich darf mich da jetzt ein wenig jetzt auch auslassen, ja? Ja, ja. Also heute waren grüne Männchen auf dem Bürgersteig und die haben mir verboten, dort als Fahrradfahrer mit, naja, Musik auf dem Schädel, sprich Kopfhörer, fahren zu wollen. Verstoß, oder? Kopfhörer auf dem Fahrrad. Zum Glück war das direkt vor meiner Arbeitsstelle. Sowas habe ich eigentlich im Grunde meines ganzen Lebens, das muss ich ehrlich als 46-Jähriger auch mal jetzt ehrlich zugeben, das war die tiefste Demütigung, die dir je widerfahren ist. Die tiefste Demütigung, die mir eigentlich jemals widerfahren ist, dass die direkt vor meiner Arbeitsstelle stand. Und das hat mich auch ein bisschen verwundert. Aber ich kam an und ich durfte, aber der eine war so lieb, der hat gesagt... Sie dürfen aber Ihr Fahrrad dort an dem Verkehrsschild, an diesem wie heißt denn dieser Pfahl da? Ja. Ich durfte es dort anschließen. Am Verkehrsschild. Der hat gesagt, Sie dürfen es aber dort anschließen, ja. Sie müssen aber natürlich Ihren Kopfhörer und so weiter, also das nicht jetzt hier auf dem Bürgersteig fahren und dann noch so den, halt noch Musik hören, auch noch, ja, das ist ein bisschen Fülle, aber Sie dürfen es dort anschließen. Das fand ich irgendwie, das war für mich irgendwie. War doch rührend. Das ist doch nett. Das war rührend. Und da habe ich gemerkt, also man kann fast nur mit Ali sein und dann kämpfen wie ein Irrer gegen Windmühlen ankämpfen und man braucht es gar nicht, weil die sind so lieb, ja. Die sind dann irgendwann so, also. Wobei ich jetzt die Gegner von Muhammad Ali nicht als Windmühlen beschreiben wollte. Nein, aber ich meine, Kämpfer gegen Windmühlen, das gibt es ja. Ja. Und, ich brauchte das da gar nicht zu machen, ich wollte einfach nur zum Besten geben, dass ich da doch die grünen Männchen als irgendwie soziale Funktionaleinheiten empfand, die doch auch etwas auszusagen hatten. Irgendwie auch ein bisschen soziales Gefühl gegen die Gefühlskälte. Sie hatten auch dann einige Radfahrer wohlgemerkt aufs Korn genommen, die links und rechts vorbeizischten. Sie konnten ja keinen anhalten, die alle mit Kopfhörern vorbeifuhren und sich glücklich wähnten ob der schönen Sonne. Nach Blitzschlag und Gewitter und Hagelschlag und so weiter. Und also das war mein Kampf heute. Ich hab, du hast gesagt, du hast hier etwas zum Besten gegeben. Ich habe das Gefühl, dass du etwas zum Zweitbesten gegeben hast und dass das Beste jetzt noch kommt. Jetzt hängt die Latte hoch, oder? Jetzt hängt die Jacke hoch. Ja, mein lieber Freund. Ja, ich gebe dir mal die Rot raus dann. Warum das? Ja, jetzt tut mir leid, das muss ich mal passen, ja. Echt? Aber ich meine, jetzt sag doch mal ehrlich, 46, da hat man doch schon... Da hat man noch Träume. Nee, da hat man doch... Ja, das wahrscheinlich auch, aber da hat man doch den einen oder anderen Kampf schon ausgefochten, oder? Nispa, also soll ich aus dem Nähkästchen... Ja. Kennst du MAE-Maßnahmen? Nee. Was sind denn MAE-Maßnahmen? Mehraufwandsentschädigungs-Beschäftigungs-Dinger für 1,50 €. Aha. Man kann das gar nicht mehr beschreiben. Also das ist wirklich eine Demütigung. Ja. Für einen Menschen, der also immer... Nee, aber ich meine jetzt nicht Demütigung, sondern ich meine ja Kampf. Ja, das ist Kampf. Ach so. Weil man muss sich gegen Leute durchsetzen, die an den falschen Stellen zur falschen Zeit am falschen Platz sind, wie man selber auch. Ist das jetzt aber ein Kampf, den man gewinnen kann oder den man von vornherein immer verliert, oder? Man sollte sich der Illusion hingeben, man könnte ihn eventuell gewinnen, wenn die Maßnahme nicht heute gesetzlicherweise sofort beendet wurde. Aha. Und du hast jetzt aber offensichtlich eine Arbeitsstelle. Zumindest hast du einen Ort, wo du dein Fahrrad anschließen kannst, oder? Das ist wohl wahr. Den du im weiten Sinne als Arbeitsstelle ja auch beschrieben hast. Ja, aber das ist ja nun gesetzlicherseits wiederum in Disharmonie gebracht worden, dadurch, dass einfach jetzt diese sogenannte Maßnahme per Gesetz abgeschafft wurde, um die Leute zum Arbeiten zu bringen, die jetzt auch in den Genuss dieser Maßnahme kommen sollen, die aber ja eigentlich nicht arbeiten wollen. Mhm. Und um die jetzt herauszufiltern aus dem großen Pool. Ja, die sollen also auch mal endlich jetzt ran, auch mal arbeiten müssen. Und wenn die nicht wollen, dann kann man denen, also wenn sie es da nicht tun, dann kann man denen ja auch das Geld streichen. Und Aha. Das ist also der Hintergrund dieser Maßnahme. Hast du jetzt schon mal mit einer Frau gekämpft? Außer Rotraut jetzt? Im Bett? Nicht mit. Das habe ich jetzt vollkommen. Nein, das war jetzt dieser Ruhierlich. Naja, es geht so. Nein, um eine Frau gekämpft. Ach ja, ich denke schon, ja. Aber so richtig erinnern kannst du die verblasst alles irgendwie, sowas war. Die Frauen kommen und gehen, Martin bleibt. Naja, also sagen wir mal. Martin zieht weiter. Ja, du ziehst nicht weiter, oder wie? Nein, es klingt ja zu karawanenmäßig. Lass die Frauen bellen, die Karawane, Martin zieht weiter. Das hast du mir unterstellt. Na, weil du gesagt hast, ja, wahrscheinlich schon. Da erinnert man sich doch dran. Ja, ich meine, hast du noch niemals eine Frau gehen lassen in deinem ganzen Leben? Es geht jetzt darum, ob du schon mal um eine Frau gekämpft hast. Ja, ich bin gerade dabei. Du kämpfst gerade um eine Frau? Ja. Um Rotraut? Ja, um Rotraut. Wo ist denn Rotraut? Ich sprich gleich mit dir. Aber warum kämpfst du um die, wenn die da ist, musst du doch nicht? Nee? Nee, da würde es doch reichen, wenn du hier mal, weiß ich nicht, mal nett bist zum Beispiel. Nett? Ja. Wie wäre das? Deiner Ansicht nach, natürlich. Ich kann dir jetzt nicht erklären, wie das aussieht, wenn du zu Rotraut nett bist. Nein, ich meine, ich habe ja dezidiert gefragt, ob du mir erklären kannst, wie du zu jemandem nett wärst, den du explizit als deine Auserbetene. Genau, ne, zum Beispiel. Nehmen würde. Mit den Wimpern klimpen, auf den Mund küssen. Mit den küssen. Wimpern klimpen, auf den Mund küssen. Auf den Mund küssen? Ja, zum Beispiel. Ja. Und an unvermuteter Stelle. Nein, du hast ja jetzt gefragt, wie es ist, wenn ich nett bin, nicht wenn ich kämpfe. Ja, wenn du nett bist, dann küsst du auf den Mund. Ja. Und wenn du kämpfst, dann? Dann zieh ich die Boxhandschuhe an. Aha. Also, bitte, ich will wissen, wie du, ob du schon mal um eine Frau gekämpft hast. Und wenn, warum und mit welchen Waffen? Mit Lug und Trug, mit Verstellung, mit Haare färben oder? Nee, Haare färben aussitzen. Hab ich noch nicht gemacht. Eher so coolmäßig. Eher so coolmäßig, ja. Aussitzen. Die wird schon irgendwann mal kapieren, was sie an mir hat. Die blöde Kuh. Nein, wenn sie eine blöde Kuh ist, ist sie eine blöde Kuh, aber das. Ja, jetzt als Arbeitsthese. Eine Frau, um die man kämpft, ist eine Frau, um die man kämpfen muss. Eine Frau, um die man kämpfen muss, ist sich offensichtlich des Wertes, den man selber darstellt, nicht bewusst und ist von daher einen Schritt weit auch eine blöde Kuh. Von daher arbeitshypothetisch. Die jetzt als blöde Kuh vom Eis geholt werden muss, bis er einen so dufte findet, wie man ist. Und dann ist sie keine blöde Kuh mehr. Verstehst du? Ja. Klar. Ist ein bisschen eingebildet, aber naja, gut. Kann man machen. Nein, ist nicht eingebildet, sondern Danke ist doch die Binnenpsychologie so einer Situation. Die notwendige Binnenpsychologie einer solchen Situation. Du wirfst ja neue Fachbegriffe auf, die mir jetzt gänzlich unbekannt sind. Ja, logisch. Ja, logisch. Wieso ist das? Was ist daran logisch? Naja, weil das ja, weiß Gott, nicht der erste Fachbegriff ist. Binnenpsychologie. Binnenpsychologie. Ja. Den gibt es, ja? Ne, glaube ich nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Nee, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, einen Lehrstuhl dafür einzurichten. Ja. Wenn die mir dann eine ordentlich bezahlte Professur geben, wie in Amsterdam? Ja, ich meine, wenn du da dann an die entsprechenden Stellen kommst und möglicherweise oder, dann auch irgendwie oder vielleicht... Zürich ist auch super, oder? Klingt irgendwie Zürich? Auch sehr sehr renommiert. Genf fände ich besser. Genf? Ja, ach, Genf, Genf ist mir Genf ist mir zu UNO-mäßig. UNO-mäßig? Ja, Zürich, Zürcher See, so, das ist was anderes. Nun denn, also trotz allem, ich hab ja da irgendwo, ja gut, also Kampf war ja das, ich hab mal um eine gekämpft. Na siehst du, darum geht's doch. Ja, und das habe ich ja auch fast nicht geschafft. Aber dann doch. Ja, nun, Jesus Christus, dann führe nicht den ins Feld. Also jedenfalls, er ist da. Warum hast du um die, oder warum musstest du um die kämpfen? Nein, war jetzt erstmal erobert? Im Grunde muss man um keine Frau kämpfen, weil nämlich eine Frau, die einen wirklich mag, die bestätigt ja den Mann. Ja, aber es passiert ja nicht so, ich bin Dufte, die mag mich, die Welt ist heil. Sondern es gibt ja auch Krisen, es gibt ja auch so Missverständnisse. Ich bin Dufte, aber die weiß es nicht. Was denn? Ja, ja. Das. Na, kennst du so eine Situation nicht? Sag mal, da amüsierst du dich wie Bolle. Ja, nein, ich finde. Wieso? Du reitest da so Casanova durchs Leben und reißt die Weiber immer auf deinen weißen Schimmel. Das scheint mir irgendwo, als ob du da irgendwie ein Problem hast damit. Nein, würde mich nur mal interessieren. Nein, warte mal, jetzt hör mir doch mal zu. Also irgendwie scheinst du doch sozusagen das aufs Geratewohl hin in die schlichte Ehe einlenken zu wollen und du hast gekämpft und dann hast du das Bräutchen bekommen. Ja, ich sag's mal ein bisschen etwas extra, dieser wohl ehrlich. Und dann bist du der Macho vom Dienst, ja, und machst alles, ja. Mann, ich spreche doch jetzt hier nur so groß. Wünsche, um ihr auch dann zu gefallen und die Kinder, die sind ich alle rede doch. Und so weiter und so fort. Und du hast alles geschafft und dann bist du eben der edle Hengst, der edle Herr, der nun alles geschafft hat, wie gesagt. Ich rede doch jetzt hier nur so großfressig, nur um dir begreiflich zu sein. So wenig Verstand habe ich also. Dankeschön. Also sag mal, du hast schon mal um eine Frau gekämpft, hast du vorhin behauptet. Du reitest mich, nein, du nagelst mich förmlich auf dieses eine Bild da fest, was in deinem wahrscheinlich... Meinetwegen eine Rede von deinen großen politischen, sozialen Befreiungskämpfen. Ja, von deiner Arbeit im bolivianischen Dschungel. Habe ich auch nichts dagegen. Nee, also da finde ich jetzt auch nicht so. Siehst du, auch nicht, oder? Nee. Ja. Ja. Ja, ich meine, Frau ist relativ... Das ist so ein Thema, wo man arbeitshypothetisch davon ausgehen kann, betrifft irgendwie jeden oder hat jeden schon mal betroffen. Dass er Probleme mit dem Freund, mit der Freundin hatte. Und dass er möglicherweise sich entschieden hat zu kämpfen. Kann ja nicht jeder da sitzen und sagen... Wenn sie mich nicht gut findet, ich muss ja irrsinnig langweilen jetzt auch im Grunde die Hörer, die ja zuhören. Die sind schon alle im Badezimmer. Der ja so gar nicht da ist, den hast du ja sozusagen. Ich hab da nur gefragt. Hast du konstruiert. Und du hast wahrscheinlich nur aus grenzenlosem Opportunismus zugestimmt und behauptest, dass du schon mal mit um eine Frau gekämpft hättest. Nur um dem Moderator quasi zu gefallen. Ah, ich muss dem Moderator. So liebedienerisch. Nee, ich meine jetzt nicht mich als Person, sondern liebedienerisch ans Medium ran quasi. Ja, mit ja. Kratzfüßer Unterwürfigkeit. Echt, ja? Nein, war aber auch eine Frage. Ah, Mensch. Sag mal, hast du. Du wartest immer nicht ab, bis ich hinten die Stimme so hebe. Aha. Da wird es dann deutlich, dass es ein Fragezeichen kein Ausrufezeichen ist. Aha. Gut, ich möchte jetzt nichts dazu sagen. Den Eindruck habe ich aber schon die letzten 10 Minuten, mein lieber Freund. Ja? Ja. Ich sage also nichts. Nee. Du hast gesagt, du hast nicht gesagt, dass du nichts sagst. Du hast jetzt nur gesagt, dass du nichts sagen möchtest. Und den Eindruck, dass du nichts sagen möchtest, habe ich schon die letzten 10 Minuten gehabt. Na gut. Aber der trügt, glaube ich, nicht. Das mag wohl sein. Warum hast du mich dann eigentlich mit deiner Impertinenz, Entschuldigung, die ganze Zeit aufgehalten? Dann hätte ich doch die ganze Zeit weitschweifig. Aber wer hat denn hier wen? Wer hat denn hier wen aufgehalten? Ich fühle mich aufgehalten. Ich fühle mich im Lauf der Sendung, im Fluss der Sendung quasi gestoppt und aufgehalten, behindert praktisch. Oh, das tut mir förmlich jetzt leid. Du bist quasi mein grünes Männchen. Aha. Ja. Aber Martin, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Das glaube ich dir nicht, aber trotzdem, ich danke dir für deinen. Da bin ich ehrlich. Ich glaube, danke dir sehr für deinen Anruf. Ich dir auch. Schönen Abend noch. Dankeschön. Mit Rotraut, oder? Ja. Und kämpft doch schon. Ich quatsch dir jetzt noch ein Ohr ab. Nee, wir machen jetzt erstmal Schluss, weil jetzt hier gleich die Verlosung losgeht. Verlosung, ja. Genau. Von was denn? Na, von Freikarten für Lovely Lenin, die Kopf in den Sand Augen auf Show an der Volksbühne. Ja, das ist doch die ich Motto. Da ausstatte und moderiere und konferiere. Ja, dann werden wir uns bestimmt nochmal sehen. Genau, super. Tschüss! Tschüssi. So, Kinder, wie gesagt, ab jetzt könnt ihr hier anrufen, gleich Gerald an auf mein Zeichen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Und ihr müsst dazu ein schönes Fremdwort haben, was Gerald gefällt und runtergeht wie Öl. Er entscheidet da selbst herrlich und mit meiner Zustimmung, wer dann von euch da eine Karte kriegt. Muss wirklich ein Fremdwort sein, wenn es ihm nicht gefällt, habt da Pech gehabt. Okay? Okay, würde ich an der Stelle mal sagen. Und vielleicht erstmal Neil von seinem Neil's Heavy Concept Album spielen und dann nochmal gewissermaßen die Vorbilder, die hier durch Neil nachgebildet werden. So, jetzt geht's los, die Verlosung. Gerald! Gerald, du kannst! Ah, die falsche Musik. Hier, die ist es. So, genau. God save the Queen. The fascist regime. They made you a moron. Oh, well, thanks very much. Walking H-bomb. Hiroshima. God save the Queen. She ain't no human being. Yeah, well, that's true, I suppose. There is no future for Western Europe. No future. Hey, I know this song. No future. This is an old Sex Pistols song, no, isn't it? No future for you. Allow me to introduce Face Off Shame, my backing group for the night. Come on, girls, show them what you're made of. Sexist. What do you mean, sexist? I've been doing this routine for 20 years. Okay, let's dance. Come on, Neil, show us your chest. What? Oh, no. Get off! No! Can somebody get Neil a medallion, please? Oh, no! God save your noble queenie. Yeah, she needs it. Listen, if you're a comedian, why don't you tell us a joke? You know, a lot of famous American comedians are really, yeah, really great friends of mine. Thank you. What was that, a joke? It was pathetic. Yeah, I've done a lot of TV shows, and I've done a lot of commercials, and mostly, I really enjoyed it. Thank you very much. Oh, we'll put it for you. We mean it, man. Listen, how much money am I going to get for this? I mean, I'm not enjoying it, right? And I think I should get paid a lot of money for it. Okay, listen, I'm not going to go on with this, right? Unless I get at least 30 quid, right? Well, okay, I'll do it for 25. Okay, I'll sing the next verse for a fiver, okay? Welcome! Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. He made you a moron. What? Madonna mit Like a Prayer und diese Woche müsst ihr erraten, was es ist. Also, the clapping hands, grab all they can, everything counts in large amounts. The clapping hands, grab all they can, everything counts in large amounts. Das Band des halbautomatischen Hallo, ich bin's erstmal, Wolle. Ich versuch dir mal jetzt was zu erklären, dass ich dir sage, ich bin ja nicht so lustig heute drauf, sondern mir geht's richtig, mir geht's richtig mies. Ich habe immer noch so Stress hier mit meinen süßen Nachbarn und ich kämpfe auch. Ich kämpfe wirklich, weil es geht ja um Kämpfen. Und jetzt ist es so, dass ich natürlich etliche Prozesse schon geführt habe und hier und da und dort mit der Polizei gehabt und die Polizei ist mir auch in den Rücken gefallen. Nee, ich sag dir mal Folgendes zu Kuttner. Ich habe kein Vertrauen weder zur Polizei noch zu Ärzten noch zu Anwälten. Noch nicht mal zu meiner Hausverwaltung habe ich Vertrauen. Das ist so, dass ich das Gefühl habe, dass man mich richtig knallhart über den Tisch gezogen hat. Dass ich gehe in die Nervenklinik und die Verrückten dürfen weiter in der Öffentlichkeit rumspielen, ja? Ich meine, ich bin psychisch fertig gemacht worden. Ich möchte das jetzt nicht über den Sender jetzt nehmen, weil das ein bisschen etepeteter bzw. pitätlos wäre, weil ich das Gefühl habe, bevor ich jetzt mich richtig in Rage rede, richtig wütend werde, dass ich sogar noch den Nachbarn die Namen rausrücke, dass man sagt, hier, zündet denen die Häuser an oder zerstecht da die Autoreifen. Nee, mache ich ja nicht. Ich wollte was anderes eigentlich. Deswegen rufe ich dich an, Kuttner. Du könntest doch mal in deiner Sendung so eine Tauschsendung machen für Wohnungen. Und zum Beispiel suche leise Wohnung gegen eine laute Wohnung. Suche dreckige Wohnung gegen eine saubere Wohnung. Suche eine billige Wohnung gegen eine teure Wohnung, habe ich mir so gedacht. Das wäre vielleicht so ein Thema, wenn man zum Beispiel nachts so Wohnungstausch macht. Vielleicht hast du für mich eine Wohnung ins B oder was, ich weiß nicht, wie man das ausdrückt. Kuttner, besorg mir eine neue Wohnung, sonst werde ich hier langsam zum Mörder. Jetzt muss ich deine Sendung weiterhören. Du bist meine einzige Heilung bzw. die einzige Pille im Krankenhaus. Da haben sie mir so Psychopharmaka gegeben, Kuttner. Also ich sag dir, wenn ich die genommen habe, habe ich plötzlich Table Dancing im Kopf gehabt. Gut, das war's. Tschüss, Kuttner. Ciao. Ja, mir geht's so gut, dass mir schon schlecht wird, wenn ich daran denke, wie gut es mir geht. Frankreich halten sie zusammen, ja. Und was passiert hier in Deutschland? Da wird gegen die jungen Leute ein Gesetz verabschiedet und die Alten, ja, schreien noch Hurra, Hurra. Und keiner geht auf die Straße. Alle Wege beginnen da, wo du gerade stehst. Ja, sag mal, ich glaube, das hakt so ein bisschen. Du kannst dann nicht einfach so einen Feuerwehralarm im Radio spielen. Also ich habe 5 Minuten später, als ich wieder gedacht habe, ich werde verarscht, eine Mitteilung auf einen Pieper bekommen und da musste ich wirklich zur Feuerwehr. Und bei uns hat es wirklich ein bisschen gebrannt und letztendlich war da auch ein Fehlalarm. Aber ich werde erst mal schon zur Feuerwehr gerupft. So ein, nee, also wirklich Feuerwehr, so ein Alarm, den kann ich nicht bringen, Alter. Tut mir leid, ja. Hallo, ich habe einen Vorschlag. Kampf gegen schlechte Musik. Raus mit dieser schlechten Musik. Mit diesen scheiß Klassikern und Schlagern. Dagegen will ich kämpfen. So war ich, Tim Heister. Ja, Mann, dann wusst du mag den Merkel nicht. No. So, Merkel, zeig's dir, zeig. Pappalapapp! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Everybody just kung fu fighting. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Feuer, Feuer, Feuer! Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. An alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. Genau. Wir machen hier fröhliche Kämpfersendung. Hallo, wer bist du? Hallo? Hallo? Hallo, ja? Jetzt bin ich eigentlich da gelandet, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Gut, tschüss. Nee. Ah, Pech. Ja, da war ich schneller. Hallo, wer ist denn da? Ich kämpfe um eine Karte. Ist es jetzt vorbei? Ja, ach so, wollte ich gerade sagen. Ja, oh. Die Karten sind jetzt weg. Oh, schade. Oh ja. Ja, aber sind irgendwie erträgliche Preise. 10 ja. Euro oder irgendwie so weiter, ja. Ja, okay. Danke. Kriegt man eine Menge geboten. Hinterher mit Engtanzen und Film und Singerei auf der Bühne und Action und alles. Oh, und Video und Konzert und alles. Oh, toll. So, alles. Oh, toll. Ach, toll. Wer bist du denn eigentlich? Ich bin Helga. Helga? Mhm. Naja, siehst du, da wird doch Zeit, dass endlich mal Helga anruft. Ja, ne? Oder? Ja, aber... Von wo kommst du denn, Helga? Aus Berlin natürlich. Aber du kommst richtig aus Berlin? Schon nein, immer aus Berlin? Nein, oder? Helgen kommen doch nicht aus Berlin. Nee, die kommen aus Süddeutschland. Die kommen aus Süddeutschland, ja. Genau. Wo denn da? Aus der Pfalz. Aus der Pfalz? Ja, da warst du nie in deinem Leben. Nee, da war ich echt noch nie in meinem Leben. Aber müsste man da eigentlich mal sein? Ja, da müsste man mal sein. Ja, welche Kämpfe steht man denn in der Pfalz so durch? Muss man? Nee. Naja, keine. Warum bist du nach Berlin gezogen? Ach ja, weil es keine Kämpfe gibt in der Pfalz. Ach so, echt? Und wogegen oder wofür kämpfst du in Berlin? Nein, es gibt nur Kämpfe in der Pfalz. Na, sag ich doch. Das ist zu anstrengend, ja. Ja, sag ich doch. Berlin ist entspannt. Sag mal, du kannst dich aber auch nicht entscheiden, oder? Doch, ich kann mich entscheiden. Ja, echt? Eben hast du aber gesagt, dass es in der Pfalz keine Kämpfe gibt. Ja, einerseits. Aber andererseits, wenn man nicht kämpft, dann passt man sich da so an oder irgendwie fühlt man sich unwohl. Und dann wird man Pfälzerin, oder? Ja, nee, das ist man auch außerhalb von Berlin. Ach so, stimmt, ja. Ja. Ist hart, Pfälzerin zu sein? Ach, nee, ist ganz nett. Ist echt nett? Ja. Was ist denn der Vorteil des Pfälzerinnenseins gegenüber dem Nicht-Pfälzerinnenseins? Man ist irgendwie gelassener als viele Leute. Ehrlich? Ach, man ist ja nicht so angespannt, gestresst, wie ich immer bin. Ja, man brüllt immer nicht so rum, sondern ist so Helga-mäßig pfälzisch zurückgelehnt. Ja, also man versucht das zumindest. Ja? Also es klappt nicht immer, aber tendenziell ist man darum bemüht, ja. So kohlmäßig praktisch. Ja. Ach du. Nein. Was denn doch? Du klingst schon ganz kohlig irgendwie. Aber schön. Ja, gut, okay. Nee, ich hab den ja auch immer auf seiner Gelassenheit. Ich konnte die Wut immer, den Hass immer ja nicht verstehen. Ich dachte, Mann, der sitzt da. Warum soll er jetzt so losgehen? Das ist ja auch richtig. So. Von mir immer gelingt. Ich kann ja nicht mal stille stehen. Nee, das stimmt. Nee, ich muss ja so mit Ritalin quasi ruhiggestellt werden. Oh. Wo alle sich aufputschen müssen, koksen oder irgendwie sowas, krieg ich Ritalin, bevor ich in die Sendung gehe. Ja, ja, nee, du gehst eine Pfalz, trinkst ein bisschen Wein, ein paar Schoppe und dann ist es auch etwas locker. Ja. Gibt es auch Bier in der Pfalz? Ja, ja, natürlich. Echt? Ja, richtig? Aber der Wein ist billiger. Bier? Ja, ein Schoppe Wein kostet 2 Euro. Geht nur an, vielleicht sollte ich umziehen. Ja. Aber wobei, ich will ja keinen Wein trinken. Ach so, ja. Also bleib ich doch lieber hier. Nee, aber das Bier ist auch nicht schlecht. Ja? Helga, was machst du denn beruflich? Bist du praktisch so im Sozialen tätig? Ja, genau, ich bin im Sozialen tätig. Echt? Genau, ja, ich mach Computerkurse für Seniorinnen. Für Seniorinnen? Ja. Ist ja auch nicht schlecht, oder? Ja, ist ganz nett, die sind so lernwillig. Und macht ihr wenigstens auch, machst du jetzt immer bloß so blöde Word-Geschichten oder macht ihr auch so Ballerspiele? Nein, das finde ich langweilig. Wieso? Ist doch super. Finde ich total toll, wenn so Rentner nachladen. Da musst du mal hingehen. Dann kannst du es wahrscheinlich besser das beibringen. Ich bin ja auch zu aufgeregt. Das kann man ja. Wie wahrscheinlich ist es, wenn man da mit so einer Gelassenheit rangeht? Dann ja, ja, aber beim Spiel geht jede Gelassenheit verloren, auch als Bälzerin. Also naja, aber ist doch ganz schön, dass man mal auch ein bisschen aus dieser Kohlruhe rauskommt, oder? Ja, das stimmt doch, aber das ist mal zu hektisch. Und die Rentner da auch, dass sie mal wieder richtig so einen Adrenalinschuss kriegen. Nee, die freuen sich schon, wenn sie mal sich ein E-Mail schicken können und so. Ach so, echt? Wunderbar, ja. Was schreiben die denn hier, E-Mails? Machen die auch so? Naja, ich meine, im Unterricht, das machen sie das, was ich sage. Ach so, ja, ja. Und wenn sie draußen sind, dann, dann spielen die Ballerspiele und schicken obszöne E-Mails los. Ja, vielleicht, wenn ich ihnen beibringen würde, aber. Ach so, was denn? Ja, Ballerspiele und sonst. Ach so, ja, na mach doch mal. Das interessiert mich doch nicht. Ich kann doch nicht sagen, was vermitteln, was nicht. Naja, aber vielleicht interessiert es die Rentner. Das geht doch jetzt ja nicht um deine Interessen. Nee, es geht dann nur was vermitteln, was mich auch interessiert. Du machst nur Sachen, was dich interessiert? Ja. Die armen Rentner. Was interessiert denn dich so? Ja, einfach, dass die da so kommunizieren in der Welt und ein bisschen. Kommunizieren interessiert dich? Ja, also übers Internet. Ah, das ist schrecklich. Das ist doch nicht schrecklich. Nicht mal Quatsch und Scheiße und Schweinereien und so Sachen? Nee. Überhaupt ja nicht? Ja, das können sie doch selber rauskriegen. Aber naja. Das interessiert mich. Naja, aber dass du mal so eine Stunde eröffnest, ey, Rentner, kommt mal da ran. Nicht so laut. Aber heute machen wir mal komplett Scheiße. Yippie! Freuen die sich doch alle, oder? Und schwingen ihre Stöcke. Meinst du nicht? Nee. Musst du mal versuchen. Nein, das und ist so? Fräulein Helga steht da vorne wieder und macht jetzt wieder mit fälschlicher Betulichkeit ihren Computer leer. Ich renne von einer zur anderen. Du rennst von einer zur anderen? Ja, das ist nur 6. Aber mit so fälschlicher Geschwindigkeit, was jetzt nicht so hoch ist, oder? Was man in der Pfalz Rennen nennt. Das ist schreit jeweils. Ja, genau. Und noch keine so richtig mal Kämpfe ausgestanden in deinem Leben? Ach, ich weiß es nicht. Ich mache immer das, was gerade ist. Und manchmal. Du lässt dich echt so treiben, der Weg des geringsten Widerstandes. Nein, einen gebeugten Rücken trifft kein Schwert. Nee. Aber immer das, was ich gerade für notwendig finde. Aber das finde ich dann gar nicht als Kampf, sondern das ist einfach notwendig in dem Moment. Warten zum Beispiel. Was weiß ich, dass ich mich gegen bestimmte Sachen wehre, wo ich keinen Bock drauf habe. Mhm. Worauf hast du denn jetzt gerade keinen Bock zum Beispiel? Nee, das ist mal zu intim, das erzähle ich dir jetzt nicht. Ja, das echt? Geht jetzt nicht, nee. Das ist so persönlich. Aber was. Ach, das würde mich aber interessieren. Also ich kann auch was Allgemeineres bringen, wenn da irgendwie so ein Arschloch da rumpöpelt, dann. Meinst du mich? Nein, ja, du pöpelst auch manchmal rum. Jetzt hör doch mal auf, wieso muss ich denn hier immer beschimpft werden? Nein, es ist nicht. Sag mal, ich dachte mal, die sind so müdlich, die Pfälzer. Was? Aber nicht vom Pöbel? Ja, natürlich. Nein, ich komme immer nur aus Versehen darin. Ich will das ja nicht. Aber das ist einfach das, was dich ausmacht. Ich bin total mentaler Wahlpfälzer praktisch. Ja, ja. Aber echt? Ich kriege im Grunde die Zähne nicht auseinander. Ja, wirklich? Ja, eigentlich schon, aber irgendwie gehen sie dann doch auseinander. Ne? Müssen. Was ist mir jetzt wieder aus dem Maul gefallen? Na, müssen ja, die scheuchen mich mit so einem elektrischen Kuhtreiber hier praktisch immer ins Studio. Und wenn ich nicht rede, zack, gibt's wieder einen Stromstoß. Ja, glaubst du nicht, oder? Ja, da lässt du deinen Perlenpfälzer Lachen hier erklingen, aber ja, das ist so. Das Leben ist ungerecht und hart. Ja, du Armer. Ja. Du Opfer. Ja. Helga. Okay. dann gucke ich mal, ob ich am Samstag da hingehe. Meinst du, ich krieg noch einen guten Platz oder ist das total ausverkauft? Ach, du kriegst einen Spitzenplatz. Ja, nicht meinst du? Ja, meine ich. Was machst du denn dafür, einen Spitzenplatz zu kriegen? Was? Was sag ich denn dann, damit ich einen Spitzenplatz kriege? Da sagst du, willst einen Spitzenplatz kriegen? Ich hab ihn dir versprochen. Okay, das heißt. Ich weiß nicht, ob ich dir hilft, aber. Was sagst du dem nochmal? Mein Wort in Gottes Ohr, genau. Ja, okay. Genau. Helgas werden bevorzugt behandelt, wenn ich da ansage. Genau, okay. Genau. Das machen wir so. Helga. Dann viel Spaß. Ja, und dir einen schönen Abend. Ja, dir und, auch. Und mach nicht, was du nicht machen willst, auch wenn es dir zu intim ist. Okay. Tschüss. Hallo. Hallo. Schönen guten Abend. Abend. So, du bist jetzt ein Kämpfer vom Herrn und willst jetzt mal richtig so vorbildhaft hier einen Kampf schildern, dessen Beschreibung, was die heutige Sendung betrifft, tatsächlich noch aussteht. Steht immer noch aus, ja. Ja, steht noch aus. Und du willst jetzt hier wissen, was in diesem Lehrstück... Zwei Freikarten. Ich kämpfe unbedingt um zwei Freikarten. Na, die sind doch aber weg. Die sind weg, die Karten. Oh Mann, ich will aber trotzdem drum kämpfen. Vielleicht krieg ich ja noch einen. Ja, mach mal. Na, kämpf mal. Aber nicht mit mir. Bitte? Mach den Kampf mit der Kassenfrau, nicht mit mir. Nee, das ist ja unfair. Ja, mit mir ist unfair. Recht hast du. Ich hab da mit den Karten ja nichts zu tun. Wie, nichts zu tun? Na, nichts zu tun. Kannst du noch mal eins... Ich bin ja froh, wenn ich selber rinkomme. Ja, wenn du... Wenn du dich reinlassen, meinst du? Ja, aber ich hab mir schon eine Bühnenkarte kaufen müssen. Eine Bühnenkarte? Nee, ja. Ich wollte da unbedingt gerne mal hin. Na, denn je. Und dann wurde ich dazu überredet, da auch noch anzurufen. Ja. Und jetzt ist aber vorbei. Ja, leider. Ja, was hättest du denn für ein Fremdwort gehabt? Die Funikulitis. Nö, hätte ich dich rausgeschmissen. Das ist irgendeine Entzündungskrankheit. Finde ich nicht schön. Woher willst du bitte? Naja, das ist eben so. Erfahrung damit, oder? Nee. Aber Litis ist immer Entzündung. Das ist schon mal laut. Diese Gastritis, was gibt's noch? Naja, egal wie. Arthritis. Siehst du, genau, deswegen. So eine Sache möchte ich. Natürlich, aber wonach, was sind so die Bewertungskriterien? Ich meine, einfach, ganz subjektiv wohlgefallen. Wäre jetzt, ich weiß nicht, vielleicht hättest du Kötterheinrich damit beeindruckt, mich nicht. Bei mir hättest du keine Karte gewonnen. Aber wir haben für dich nur Worte gewesen, wo du dachtest, Mensch, du taut mir völlig aus den Socken, das nehme ich jetzt. Wisch ich jetzt auch nicht. So fällt ich spontan. Aber entzündungsmäßig schon mal nicht so. Wie bitte? Entzündungsmäßig schon mal nichts, oder? Entzündungsmäßig schon mal überhaupt ja nichts. Damit bin ich irgendwie nicht zu kriegen. Bei mir müsstet ihr so eine poetische Qualität haben. Oh, das habe ich mir schon fast gedacht. Also naja, aber bei mir, ich meine, ich bin ja nicht Kötterheinrich. Vielleicht ist der so ein Entzündungsfetischist und du hättest damit irgendwie voll im Sack gehabt. Wenn ich mal ein paar Funikulitis durchgehen lassen hätte, dann kann ich wenigstens wissen, ob ich damit durchgekommen wäre, wenn ich angekommen wäre. Gerald! Hättest du eine Entzündung durchgehen lassen als Fremdwort? Irgendeine Lulitis? Irgendeine Entzündung? Eine Lulitis? Hättest du nicht durchgehen lassen? Wen? Was hast du nicht durchgehen lassen? Fötit hat er auch nicht durchgehen lassen. Nee, hätte ich aber auch nicht. Übelriechend. Na, ist jetzt von der Entzündung nicht so weit weg? Was? Ist von der Entzündung nicht so weit weg, übelriechend, Fötit. Du meinst, die Entzündung ist übelriechend? Nein, nicht jede, aber ein offenes Bein ist wahrscheinlich kein schöner Anblick. Siehst du? Und Gürtelrosen sind jetzt ohne, was man verschenken sollte. Ja, na, besser als gar keine Blumen. Genau. Dann danke ich dir mal für deinen Anruf, wa? Ja, ich danke dir auch. Schönen Abend. Okay, dir auch. Tschüss. Hallo? Ah, grüß dich, Kuttner. Hier ist Emma. Hallo, Emma. Na, wie geht's? Ist, gut, ja. Naja, so den Umständen entsprechend, genau. Sagen wir mal so. Mir auch. Wolltest mein HIV-Test ist gut ausgegangen. Na, Gott sei Dank. Ne? 3 Monate warten auf Godot. Genau. Nee, aber meine Geschichte, klar. Ich musste ja schon öfter um mein Leben kämpfen, aber ach echt? Naja, klar, müssen wir ja alle. Müssen ach so, ja du meinst alle. Jetzt ja so allgemein? Ja. Ich dachte richtig um dein Leben kämpfen. Dass du mit dem Flugzeug abgestürzt bist und um zu überleben jetzt gewissermaßen 3 Stewardessen aufessen musstest, weil die Rettungsgruppe so lange gebraucht hat. So ähnlich ist es. Ach so, ne, dann erzähl mal. Doch. So ähnlich. Und zwar bin ich früher getrennt. Da war ich unterwegs so mit Rucksack und Zelt und Camping und ganz für mich alleine und wollte Natur in Schottland und in Irland erleben. Ne? Ja. Kann man sich vorstellen. Ne? Ja. Ist genau die Landschaft, um alleine zu sein mit der Natur. Ne? Und überall sein Zelt aufstellen und schon um sehr Gottes romantisch. Willen, die arme Natur. Ja, gut, aber erzähl mal weiter. Natur, na, hör mal. Ja, an die musst du doch auch mal denken. Na, ich bin nur Natur. Sind wir doch alle. Du bist aber auch dann nicht mit Zelt. Da bist du nicht mehr nur Natur, da bist du Kultur. Da bist du Gesellschaft, da bist du Tourismusindustrie. Nein, Tourismus ist industrielle. Gar nicht. Natürlich, wenn ich irische, schottische Natur wäre, würde ich mich sofort verpissen, wenn jemand, wenn eine Frau mit dem Zelt ankommt. Ist doch klar. Aber ich war doch alleine. Ja, so fängt es, so fängt es an. Und dann erzählt sie weiter, wie toll es da ist. Und dann kommen sie zu 5, dann kommen sie zu 20. Und dann ist Neckermann da. Ja. Genauso funktioniert es. Von daher fahr nach Oranienburg. Nee. Ja, okay. Aber da krieg ich von den Nazis eins auf die Fresse, ne? Nee, stimmt doch nicht. Ich war auch schon in Oranienburg. Naja. Anyway, ich war jedenfalls unterwegs. Natürlich bin ich auch getrennt, ne? Ja. Weil ich ja auch nicht so viel Geld habe und außerdem es auch viel mehr Spaß macht, einfach so mit Autos und man weiß nicht, wohin der Weg führt, ne? Aber diesmal ist er nicht ganz so dahin geführt, wo ich wollte. Aber ich hatte vorher, war ich in Schottland und wollte eigentlich rüber nach Irland, von Schottland nach Irland rüber, ja? Komm auf den Kampf. Genau, und komme auf den Kampf und das Positive war eigentlich, dass also in Schottland zwei Männer anhielten, also ein Auto mit zwei Männern. Und ich hatte eigentlich als Maxime, klingt ja schon extrem positiv, ja. Ja, dass ich mir sage, in zwei Männern steige ich nicht ein. Aber da bin ich eingestiegen und es war nichts. Wir sind gleich nach, ich hatte einen Lift von Schottland bis nach Irland rüber. Und zwar aber nach Nordirland, ne? Und warte, also, wo war denn da jetzt der Kampf deines Lebens? Nein, kommt ja noch. Nein, du mach doch mal, fang doch mal damit an. Schnell, okay. Gut, na, dann höre ich auf. Jedenfalls ist das gut gegangen und dann war ich in Derry und dann haben mich die lieben Menschen, die, wo zwei Männer drin waren, das waren denn GR, also von den Engländern Soldaten. Ja. Und dann bin ich bei denen gewesen und das war alles wunderbar. Und dann haben die mich, dann habe ich bei der Familie übernachtet und so weiter und dann haben die mich zur Grenze gefahren in die Republik Irland. Ja. Ja? Und da bin ich weitergetrennt. So, jetzt kommt der Kampf. Dann bin ich in ein Auto gestiegen, wo nur ein Fahrer drin saß, ja? Wer soll das stehen? Genau der war der Böse. Ach so, gut. Und genau der war der Böse. Also es waren nicht die zwei, sondern es war der eine in dem einen Auto und es war in der Republik Irland, also nicht im gefährlichen Norden. Und dann fragte der schon immer so komisch, während wir dann da drin saßen und halt die Landstraße. Ich wollte einfach runter in den Süden Irlands rein, ja. Mein Rucksack war hinten im Auto. Ja, jetzt hör doch mal auf. Ich will es doch egal, wo du hin wolltest. Und dann fragte er mich, ja, ob ich denn Freund habe und sowas alles. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich habe ich einen Freund. Ja, aber wieso der denn nicht mit ist, ne? Und ich sage, der ist in Berlin und arbeitet und... Ich mach mal halt ein bisschen alleine Urlaub, ja. Ne? Und er fragte immer wieder, ob ich denn nicht Angst hätte, es könnte mir was passieren und lass mich jetzt abkürzen, dann fängt er an zu fummeln und du trittst ihm zu in die Eier und dann war gut. Nee, ja, es war furchtbar. Naja, so, ja. Naja, wie man so kennt. Es war schrecklich, er ist dann irgendwo in die Pampas gefahren, ja. Und da wo irgendwo Joshi Natur, ist, nicht in die Pampa, in die Natur. In die von dir so geliebte irische, nordirische Natur. Ja, aber da war niemand mehr, ne? Ja, genau, dann, das ist es doch. Darum fährt man da dahin. Ja, und dann habe ich ihn gefragt, hey, willst du mit mir schlafen? Also natürlich auf Englisch, ne? Ja, ist aber echt eine gute Frage in so einer Situation. Ist eine gute Frage, als er angehalten hat, ne? Ja. Weil ich hatte schon wirklich Angst. Und ich nehme an, du hast gesagt, du willst nicht, hm? Hatte ich, also wirklich definitiv, ne? Und ich konnte nicht aus dem Auto einfach während der Fahrt aussteigen. Das habe ich mich auch nicht getraut, ne? Und und dann damit war dann der Wind aus den Segeln und dann hat er sich beruhigt. Ach so. Und dann haben wir ein tiefschürfende psychologische Gespräche. Jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, klang nicht direkt nach dem Kampf, aber ich lasse es nochmal durch. Ihnen vielen Dank für deinen Anruf. Auf dem Markt, auf dem Arbeitsmarkt trägt der Arbeiter seine Arbeitskraft zu Markte, trägt der Arbeiter seine Arbeitskraft zu Markte. Auf dem Arbeitsmarktplatz sehen wir den Unternehmer, der von einem Arbeitsmarktstand zum anderen geht und Arbeitskraft einkauft. Da sehen wir den Unternehmer, wie er die Ware prüft, ob sie auch kräftig ist, ob sie auch kein Großmaul ist, ob sie auch nicht verbraucht ist, ob sie auch nicht über 50 ist, ob sie auch schön frisch ist. Arbeiter seine Arbeitskraft zu Markte. Trägt der Arbeiter seine Arbeitskraft zu Markte. Man spricht von Arbeitsmarkt auf dem Markt und von Marktlücken auf dem Markt. Gemeint sind immer Menschen. Man spricht von Normalisierung und Entspannung auf dem Arbeitsmarkt. Gemeint ist dann, dass es wieder mehr Arbeitslose gibt, dass das Angebot steigt und die Ware billiger wird. Gemeint ist die wahre Mensch, die wahre Arbeitskraft, die der Unternehmer kauft oder die er wegschmeißt, an der er verdient. Oder die er abstößt, die er braucht. Oder nicht mehr braucht, die er verbraucht und entlässt. Verkaufst du deine Arbeitskraft stundenweise und kriegst Stundenlohn, aber nur so viel, wie du zur Erhaltung deiner Arbeitskraft brauchst und nicht mehr. Eine Maschine muss man ölen. Einem Arbeiter gibt man Lohn, damit er sich selbst ölt. Und der Unternehmer sagt, wenn der Arbeiter mehr Geld kriegt, kommt er nur auf dumme Gedanken und will mehr Geld. Und der Unternehmer sagt, wenn der Arbeiter mehr Freizeit hat, kommt er nur auf dumme Gedanken und will mehr Freizeit. Und der Unternehmer stellt mit Genugtuung fest, dass die Arbeitszeit in den letzten 50 Jahren nur um ein paar Stunden gesunken ist, während die Profite der Unternehmer in der gleichen Zeit um einige 1000% gestiegen sind. Pulle, Pulle, marxistische Indoktrinationsmusik hier. Morgen ist schon wieder Donnerstag. Frage Nummer 1. Wer ist gegenwärtig amerikanischer Vizepräsident? Dick Cheney. Und im Studio? Dieter Hallervorden. In welchem Jahr war das? 1997. Und im Studio? Dieter Hallervorden. Ach, das Fritz-Kneipen-Quiz mit Tommy Walsh. Jede Woche Donnerstag woanders. Morgen Abend im Franz-Club, Berlin-Prenzlauer Berg. Aber immer ab 22 Uhr. Mehr Infos, fritz.de. Und im Radio. Fritz vom RBB. 0:36. Fritz, Info. Nachrichten. Mit Gerald Kötterheinrich. Bundesaußenminister Steinmeier hat sich während seines USA-Besuchs besorgt über die jüngsten iranischen Raketentests im Persischen Golf geäußert. Die Tests seien eine Provokation, sagte Steinmeier am Abend im ZDF. Die gegenwärtigen Entwicklungen im Iran führten zu einer zusätzlichen Besorgnis in der internationalen Gemeinschaft. In Ostdeutschland kämpfen Helfer weiter gegen das Hochwasser der Elbe. In Dresden wurde der Höchststand erreicht. Die Pegelstände sind konstant und dürften sich in den kommenden Tagen kaum verändern. Im brandenburgischen Elbe-Elster-Kreis verschärfte sich die Lage. Auch in der Prignitz stieg das Wasser stärker als erwartet. Der Vorschlag des Bundestagspräsidenten Lammert, die Diäten der Abgeordneten auf 7.100 Euro anzuheben, ist auf geteiltes Echo gestoßen. Während CDU-Fraktionschef Kauder den Vorschlag begrüßte, forderte die SPD vor allem die Altersversorgung der Mandatsträger zu reformieren. Vertreter der Opposition kritisierten, in Zeiten von Kürzungen und Nullrunden könnten sich die Abgeordneten keine Erhöhung ihrer Bezüge genehmigen. In Frankreich ist es beim 5. nationalen Protesttag gegen die umstrittene Arbeitsmarktreform am Abend in einigen Städten erneut zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Jugendliche warfen Flaschen und Steine auf Polizisten, die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Nach Gewerkschaftsangaben beteiligten sich an dem Aktionstag mehr als 3 Millionen Menschen. Die Berliner Eisbären stehen im Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft. Die Eisbären besiegten die Hannover Scorpions mit 5:3. Es war der dritte Sieg im dritten Halbfinal-Playoff. Und in der Fußball-Champions League haben der AC Mailand und der FC Villarreal das Halbfinale erreicht. Mailand hat 3:1 gegen Lyon gewonnen und Villarreal reichte ein 1:0 im Rückspiel gegen Inter Mailand. In der Nacht nimmt die Bewölkung ab und es bleibt überwiegend trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen +1 und -3 Grad. Tagsüber ist es dann zunächst zeitweise auch sonnig. Später wird es bewölkter und es kann örtlich kurze Regen- oder Graupelschauer geben. Höchstwerte zwischen 6 und 9 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz, keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Und wenn im Radio 91,9, dann Fritz rund um Belzig. Blue Moon. Das Leben ist kein Wunschkonzert, die Weisheit wächst auf Bäumen. Wir machen unsere Augen zu und träumen. We'll be right back. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, jetzt rufen sie alle an. Die Sendung ist praktisch wie zu Ende. Hallo, wer ist denn da? Ich muss jetzt Hektik machen. Oh, tut mir leid. War nicht zu verstehen. Hallo? Hallo? Ja, hier ist Rotraut. Oh, Rotraut jetzt. Hi. Du hast es doch schwer mit deinem Martin, oder? Ja, aber hallo, ich hoffe, der kommt noch. Aber pass auf, ich habe voll die Fraktur auf der linken Hand. Ja, beim Toben gestern mit Martin und Christoph. Mein Sohnemann, du weißt ja, soll ich jetzt Tochter einschalten, aber kriegt wieder einen Blödsinn. Ja. Du musst ja morgen in die Schule, du weißt, wir haben das Thema durch. Ja. Und, Mensch, Rainer, gib mir mal Feuer. Wer soll dir jetzt Feuer geben? Naja, hier ist Rainer, das ist ein ganz lieber, netter Mensch hier. Und Martin, wird er da nicht fuchtig? Er kommt einfach vorbei, hoffe ich. Ja, aber wird er nicht fuchtig, wenn Reinhold da ist? Ach, Blödsinn jetzt mal. Wieso denn? Ich hab den vorhin gefragt, ob er schon mal mit Frau gekämpft hat. Da hat er so getan, als ob er nicht von nicht wusste. Nein, ich kämpfe ja um ihn auch. Aber weißt du, wir lieben uns eh nicht. Ja, aber ewig nutzt er auch nicht. Nein, weißt du, und so wegen die Runterputzerei und so, weißt du? Wer? Was runterputzen? Ja, weil du irgendwie oder so. Aber der rollt so schön nicht ab. Der Martin? Ja. Ja, das kannst du wohl sagen. Und wahrscheinlich nicht nur das R. Nee, wa? Rollkraut oder was? Naja. Wisst ja, Rock'n'Roll. Ja, Rock'n'Roll. Ja, rütteln und schütteln. Na, was ist denn damit, wo ihr meint? Genau. Ich muss ja ins Wenkebach morgen wieder mir neu verbinden lassen und so. Ja. Und jetzt haut Reinhard ab, wa? Und, warum bitte? Weil Martin gleich kommt, oder? Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Weil dann gleich wieder so eine Messerstecherei gibt. Ja, hab ich auch keine Bock hier drauf. Also. Ja, verstehe ich. Ja, aber wie gesagt, und Mensch, ey, weißt du, ich lieb den, weißt du, ey, schon seit damals, ja, wo ich da irgendwie krank in der Psyche war, weißt du? Ja. Ja, und so, ne? Also man kann direkt sagen, du liebst ihn wie verrückt. Ja. Lass mal aus, nee, ja nicht. Ich freue mich über meine blöden Wortspiele. über irgendwas muss ich mal hochfreuen, oder? Ach, Kurti, Ah, oh, Mensch, Rotraut. Ich bin ja auch verloren, ey. Ich sag dir, was bist du? Ich verloren? Ich hab mein Herz ergeben an Martin, ja. Ja, an Martin. Ja. Ja, ne, der kommt ja hoffentlich noch. Na, ich hoffe auch, wenn er die U-Bahn schafft, ja. Meinst du? Na, ich hoffe doch. Der trödelt doch immer so, oder? Ja, arbeiten und so. Ja, pass mal auf, das ist ja wieder die Scheiße damit, weil mein Vater ist euch gestorben, letztes Jahr. Ne? Genau. Da war was gewesen, so irgendwie über, mein Gott, da war was, wo er, zahlen muss. Wer, dein Vater? Nee, Martin. Kann er ja noch nicht mehr, ist ja tot. Und, das darf er mir auch nicht aufs Tableau schmieren, weil mein Papi, hat damals das Beste für mich gewollt. Und er dachte irgendwie, das wird, Der hat das Beste für dich gewollt, dein Papi? Ja. Und die Chris hast du Martin, oder? Das ist auch eine herbe Enttäuschung. Warte, dein Vater wollte das Beste für dich und die kriegt hast du aber Martin. Naja. Ja. Nee, so kann nicht mal Ditte. Ja. Na, pass auf, jetzt zeigt halt die gebrochene Hand hier, also den Daumen, ne? Ja. Ah, ja. Das ist naja, weiß man auch nicht. Wenkebach, verstehst du, wo ich man hat sowieso immer nur die Wahl zwischen zwei Übeln. Gebrochener Daumen oder Martin, wa? Wie meinst du denn bitte? Naja, so. Verstehe ich nicht. Hat naja, ach nee, lass es sein. Nein, ist gut. Ist jetzt egal. Tempeldorf hier. Ja, genau. Ach, na, hoffentlich kommt er. Hoffentlich hat er die Bahn gekriegt, der Martin. Was hat er? Hoffentlich hat er die Bahn noch gekriegt. Die Bahn, ja. Na, ja, genau. Doch. Ich meine, jetzt ist der Burkhardt weg, oder wie er heißt? Oder Reinhard? Ja, Reinhard, ja. Ja. Und dann ist ja doof, wenn Martin dann auch ja nicht da ist, ist er auch doof, wa? Ja, finde ich auch, ja. Ja, finde ich ja auch. Ja. Zumal man mit dem so gut quatschen kann auch. Ja, aber die Sache ist ja nicht. Und rumtoben. Und so, aber weil ich kann ja nicht, ich darf ihn ja nicht von der Arbeit abhalten, aber er hat sich ja nur auf die Brummte gekriegt, wegen weil damals mit meinem Vati lief und weißt du und ja, aber jetzt nachts muss er da jetzt nicht arbeiten, oder? Nee, hast du recht. Natürlich morgen Mittag oder so. Genau, der tut immer so, als ob er arbeiten muss oder was? Sagt doch aber, mein lieber Freund Martin, jetzt ja nicht. Das ist hier 10 vor 1, da musst du doch nicht mehr arbeiten, tu nicht so. Führ doch mal die armen Rotraut nicht hinter Licht, wo du so schön mit dem R rollst und nicht nur mit dem. War, oder? Jetzt, Mensch, Kurti, du bist eine Wonne. Ja, na, ja, die muss doch mal jemand ins Gewissen sprechen. Kommt der noch? Na, weiß ich auch nicht. Wenn er die Bahn gekriegt hat, hoffentlich. Ach du Scheiße, wa? Ja. Weiß man ja nicht, man. Lütten, ey, man liegt immer noch im Bett, steckt ja nicht drinne. Was, echt noch nicht? Hey. Mann, bei euch ist aber echt so drunter und drüber, oder? Ja, allerdings. Wird vielleicht mal Zeit, dass Martin kommt und dir mal irgendwas auf den Hintern gibt. Darf der nicht? Naja, ich geh's ja auch nicht, dafür bin ich ja eigentlich nicht, wa? Nee, ich eigentlich auch nicht. Aber außer wenn Not am Mann ist, wa? Gut, das darf ja nicht wieder bis in die Puppen gehen und dann, dass wir nicht schlafen und dass er. Ja, musst du mir aber nicht sagen, musst du deinem Sohn mal sagen. Ich wäre ja sofort bereit, sofort ins Bett zu gehen. Warte mal, ich geh mal mit dir mit, ja? Warte mal, ich geh mal mit dir mit. Ja. Ran, wa? Ja. So, ich geh mal zu ihm hin, ne? Ja. So, mein Sohn im Mann. Mein lieber Freund. Ja. Ja, sag mal jetzt, mein lieber Freund. Ja. Bist du immer noch nicht im Bett, sag mal? Ja. Ja, in Mutters Bett, ja. Na, aber raus, da kommt gleich der Martin. Und du stellst jetzt hier die Scheiße ab. Genau. So. Ja, was hat... Kann ich nicht, weißt du, mein Linker. Nee, kann ich nicht, musst du abstellen. Und wir haben Mio, weißt du, Mio? Ja, Mio? Wenn ich musste irgendwie einfach Mio zerschlagen. Ist meine Katze. Ja, genau. Katze. So auch zerschlagen, die Katze auch zerschlagen. Nö. Ach so, nee. Sitzt hier auf dem Klavierhocker, nee. Ja. Und kick mal an, wieso ich wieder rauche. Ne? Ist sie unangenehm im Bett? Und du rauchst schon wieder. Ich muss ja noch durch. Mann, da geht's ja drunter und drüber. Fahr, du bist ja schon hier. Mein lieber Scholli. Na, Wenkebach, also. Ja. Na, da ist er ja wirklich am Dampfen, die. Ja. Ich will jetzt ja nicht so ins Ach, Detail gehen. Ja, ja. Ja. Das zeigt dir aber auch, du. Mann, ey. Mann, doch. Das gibt es doch ja nicht. Nee, wa? Das kann doch wohl ja nicht wahr sein. Ja. Mein lieber Herr Gesangsverein. Du und deine Sag mal, der Bengel, der steht da immer noch rum? Was? Der Bengel steht da immer noch rum? Der liegt in meinem Bett. Der liegt in deinem Bett, der soll in sein Bett gehen. Der in sein Bett. Der hat da selber ein Bett, das hat er auch Geld gekostet. Das muss doch jetzt abgeschlafen werden, das Bett. Natürlich. Oder? Sonst hättest du doch ja nicht Kurven brauchen, wenn der immer da in deinem Bett liegt. Und so dicke hast du ja auch nicht. Nee, eben. Na, sag ich doch. Absolute, genau, da sagst du doch mal dem Bengel. Du hast mein Geld gestrichen, Alter. Ja. Ja. Genau. Und absolut, ey. Ja. Und wenn das Bett jetzt als Geld hättest, dann würde es dir besser gehen. Nein, aber du hast es ja. Ja, naja, genau, du hast es aber als Bett, dass der Junge schlafen kann. Aber denn. Der ist ja meins. Der ist ja deins. Ja, verstehe ich auch nicht. Na, sag doch mal, was ist denn da los? Ich kann in sein Bett gehen. Na, das ist doch unglaublich. Mensch, da sind ja Sachen in Zehlendorf, wo ist das? In der Wenkenbach oder was? Nee, ach so, ja, nee. Tempelhof. Ja, Tempelhof. Tempelhof. Ich glaube, wenn du wüsstest, wie er jetzt das Ratze zieht, ja? Ja, möchte ich gar nicht sehen. Dann würde ich aber ausrasten, wenn ich anwesend wäre. Ah, nein, ich kann ja nicht. Na, dann würde ich aber im Quadrat springen, sag ich dir. Weißt du schon ja nicht. Ausrasten kannst du nicht? Ja, jetzt nimmt das mir über und das trägt er mir nach bis ewig, ne? Na und, ist doch egal. Ja, jetzt sag ich machen, nicht? Ich muss da durchgreifen, aber was jetzt mit. Naja, genau, muss da aber mal durchgreifen. Ach, natürlich bin ich Mutter, ne? Naja, dann fühlst du bist ja die Mutter. Bist du doch im Grunde, ne? Wie bitte? Ja, na, alleinerziehend im Grunde. Du ne? bist ja alleinerziehend bist du oder so im Grunde. Na ja, klar, und wenn Martin rumkommt, ist das natürlich der Stiefvater. Ja. Selbst, aber was ist denn besser ein Stiefvater als ein Vater, der sich verarschterweise, bekackterweise, entschuldige, wenn ich mich mal ausspreche. Nee, na, hast du schon recht. Scheiß Konstanz umhadert. Mensch, da sagst du mal, du kannst nicht ausrasten, kannst du doch. Ja, der sich da in deinen Kreis Die Energie musst du jetzt umlenken. Auf dem Bengel, der da in deinem Bett liegt, sag mal. Der hat da selber ein Bett, das war doch auch nicht billig. Was? Der hat da selber ein Bett, das war doch auch nicht billig. Ich meine jetzt nicht den Vater. Sondern den, Ja, aber was willst du mit einem Foto von dem? Naja, genau. Also wenn ihr ein Foto schickt, dann gleich sofort wegschmeißen. Hat er ja nicht. Also nicht mal wegschmeißen kann man's. Das ist ja eine Frechheit. Ich hab den so letztens auf seinem komischen Handy-Telefon, wo man da nur so anrufen kann auf wie heißt das da, so message-mäßig, angeherrscht, ne? Ja. Und, angeherrscht? Dann hat gesagt, ich soll mich noch mal entschuldigen oder was, ja? Eine Frechheit. Sag mal, der zahlt nicht, der macht nichts, der tut nichts, der quatscht von der Folge und bin mir eine Idee. Willst du mal die Karte? Ich weiß nicht, warte mal, vielleicht nicht die Karte, ey. Ja. Ach, lass sie weg, schmeiß sie gleich weg. Persönlich, vielleicht zu persönlich, aber mein Sohn, sag ich, soll die, ach, ich finde die jetzt sowieso nicht. Nee, ja. Aber wenn, dann schmeiß sie gleich weg. Ich habe mir ein Buch über Blauen Engel aus Berlin, ich liebe mein Berlin, weißt du, geschenkt, Naja, lass dich nicht mit Büchern einwickeln. Ich hoffe, dass mein Daumen heilt, weißt du? Ja, verstehe ich. Echt, ey, im Mittelgelenk ist voll Fraktur, ne? Ja. Scheiße, ey. Und ich hab Bach gespielt und sowas alles, ja? Ja. Ey, Alter. Der sieht jetzt aber nicht mehr, ey, Alter. Alter, genau. Alter. Alter Schwede, Alter, alter Halter, Mann, alter Falter, ey, du. Kennst dich auf, wa? Ja, na logisch. Ist das scheiße, ey. Ja, so sieht das aus. Ey, so sieht das aus. Mann, so sieht das aus. Oh, genau. Mann, ey. Nee, ich jetzt, hab jetzt keinen Schmerz, das ist auch wieder komisch, ja. Ja, verstehe. Einer hat gesagt, ich soll da irgendwie, kühlen und so. Und ach, ach, würde ich auch nicht zu viele drauf geben, nee. Ich sag dir mal was. Ja, sag mir was. Montag nicht, Dienstag nicht, Monday nothing, Tuesday nothing. Okay. Rotraud, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss, schöne Nacht noch. Ja, danke dir. Sag mal, ob der Martin noch kommt? Ja, ich hoffe doch. Naja, wenn er die Wahl gekriegt hat, wa? Wollen wir mal hoffen. Ich drück die Daumen. Nee, drück mir bitte Mann, alle verfügbaren. Ja, naja, du hast ja keinen mehr. Muss ich ja wohl machen. Ist doch klar, dein Daumen ist doch gebrochen. Du musst doch morgen ins Wenkeverband wechseln lassen. Also und außerdem musst du den Sohn irgendwie noch umtopfen. Ach du Schande, na, ich beneide dich nicht. Tschüss, Rotraut. Change a little more, nothing. Friday, once more, nothing. A Monday, garnish, a thing, stick, a garnish. Mittwoch, and garnish, stick, garnish. Freitag, for a novener, garnish, giggle, a job, as white, garnish. Lunes, nada, martes, nada. Nothing, New Yorker, nothing, sang out in folkways, nothing, Harry Smith and Allen Ginsberg, nothing, nothing, nothing, poetry, nothing, music, nothing, painting and dancing, nothing, the world's great books, a great set of nothing, body and body, fucking nothing, sucking nothing, flesh and sex, nothing, church and Times Square, all a lot of nothing, nothing, nothing, nothing, Stevenson, nothing, a Humphrey, nothing, Averill, Harriman, nothing, John Stuart Mill, nil, nil, Franklin, Delano, nothing, Engels, nothing, Bakunin, Kropotkin, nothing, Leonid Trotsky, lots of nothing, Stalin, less than nothing, nothing, nothing, nothing, nothing. Nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing. nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing. Es war wohl nichts, so sieht es aus. Kinder, damit ist die Sendung zu Ende. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ansonsten, oder sehen uns vielleicht am Samstag in der Volksbühne, 20 Uhr, Lovely Lenin. Bis dann! But now time runs to the asoziale. I'm sorry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening jetzt to me. Ich mich hier and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Das Wandern, wo tat sie so?